Hallo liebe Ach-Fans, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In der heutigen Folge schauen wir uns einige Bilder an und es wäre wirklich nett, wenn ihr da mitguckt. Wenn ihr wollt, schaut einfach in eurem Podcatcher auf die jeweiligen Kapitelmarkenbilder. Die kommen ganz automatisch an den passenden Stellen. Ihr benutzt Spotify und keinen Podcatcher? Tja, dann wird's jetzt spätestens Zeit, euch einen vernünftigen Podcatcher zu installieren. Welchen? Ja, das ist euch überlassen. Ansonsten abonniert einfach das Ach in einem Podcast-Player eurer Wahl. Dann könnt ihr auch mit uns die Bilder angucken. Es lohnt sich, versprochen. Und jetzt viel Spaß mit Ach. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder zusammen. Das ist schon mal die erste Lüge, ich stehe nämlich, der Jürgen. Und beisammen sind wir eigentlich auch nicht, der Dominik. Und der Philipp, und wir sind digital verteilt über den fränkischen Globus, der die ganze Welt umspannt. Digital verteilt, das klingt ganz schön schmutzig. Das ist vor allem ein typischer Fall von unseren Daten, werden wahrscheinlich einmal um den Erdball gehen und dabei sind wir gefühlte 100 Meter auseinander. Ja, ein paar mehr Meter sind schon. Gefühlt. Das stimmt natürlich. Ja, ich fühle mich auch heute euch. Heute fühle ich mich euch emotional so nah wie schon lange nicht mehr. Im Hass vereint. das war bei Simpsons irgendwie im Hass vereint. Auf Homer Simpson. Das war jetzt ein kleiner Insider. Ich entschuldige mich dafür. Viel lieber möchte ich Freude verbreiten und Dank hinausblägen, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. In die Welt hinausblägen. Danke an du weißt schon wen für du weißt schon was. Also das war der euch ihr wisst schon was zukommen hat lassen. Zwinker, zwinker. Ihr seht mich jetzt nicht zwinkern. Das Gummi für mich unter anderem. Das Gummi? Oh. Ja. Erzähl mal, was hast du denn gekriegt? Das interessiert mich jetzt aber dann doch. Ich habe eine Kilopackung Haribos gekriegt unter anderem. Wow. Und das war monetär das Kleinere. So, das siehst du mal, wie das menschliche Hirn funktioniert. Da frage ich mich nur, ob das andere Ding mit Gummi zu tun hat oder ob du das damit mit Gummi meinst. Nein, und das ist nicht mal eine Lüge, das zweite ist ein Plug-in. Oh, Gummi und ein Plug-in. Zwinker, ja. Zwinker. Ich hab Gummi und Plug-in gekriegt. Du weißt schon, dass es das auch zusammen gibt, ne? Gummi-Plugins. Habe ich auch schon bekommen, hat auch schon zu Irritationen in der Vergangenheit geführt. An der Stelle schöne Grüße an die Malis. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch ihr Lust habt, uns was zu schicken, ihr findet unsere Adressen auf das-a.ch. Eigentlich Amazon-Wunschlisten. So, das ist wahrscheinlich datentechnisch auch total schwierig, weil da kann man uns dann auch nachverfolgen. Oder Wischlefant-Listen. Deswegen sind ja die coolen Jungs alle bei Wischlefant. Ja, und die noch cooleren Jungs hören jetzt hier aus Nürnberg in der Südstadt das abendliche Glockenläuten. Ist das nicht toll? Aber fahren Sie einfach fort. Ich habe tatsächlich jetzt zwei Wunschlisten aktuell. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Aber auf der einen stehen tatsächlich nur Bücher, weil die ja sowieso am Ende eigentlich immer nur bei Amazon zu finden sind, wenn überhaupt. Und auf der anderen stehen alle anderen Dinge. Da habe ich tatsächlich eine interessante Anekdote. In einem Anfall von ich möchte den bösen Konzern, von dem ich seit Jahren Fan bin, nicht weiter unterstützen und jetzt mal den lokalen Buchtourismus fördern, habe ich Sonntagabend entschieden, dass ich jetzt nicht bei Amazon bestelle, sondern am Montagmorgen bei dem eben lokalen Laden. So, rufe ich da an, sage ich, hey, ich hätte gern das, das und das. Sagt sie, ja, ist klar, ist in Ordnung, ist teurer als bei Amazon und es dauert länger. Ich hoffe, das ist kein Problem. Habe ich gesagt, nein, gar nicht. Aber dafür bin ich auch noch unfreundlich zu Ihnen. Ja, nein, die war super freundlich. So habe ich gesagt, nee, alles klar, alles gut, so ungefähr. Weil ich mich ja da schon drauf vorbereitet hatte. Ruft sie 5 Minuten später an. Herr Schmidt, ich habe gerade gemerkt, das kommt aus England und aktuell ist die Grenze zu, was Bücher angeht. Die kriegen quasi von dem Großhandel nichts mehr rübergeschuppert. Und dann hat sie gemeint, ja, naja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen es jetzt bestehen, warten halt, bis diese Situation sich auflöst, oder wir müssen es halt, dann hat sie nicht ausgesprochen, aber es war klar, was gemeint war, stornieren. Und man hat, aber schon deutlich gemerkt, dass eigentlich in ihrem Workflow nicht vorgesehen ist, etwas auf Monate hinaus rauszuzögern. Also auf gut Deutsch habe ich dann relativ sensibel rausgehört, dass sie es eigentlich stornieren wollen würde an der Stelle, und das habe ich dann leider auch getan. Ich dachte jetzt, ihre Lösung wäre gewesen, sie bestellt bei Amazon und schickt sie dann teureren Preis, logischerweise. Hätte man auch machen können, aber ich glaube, so verzweifelt sind sie jetzt dann doch noch nicht. Da sind sie zu stolz. Da ist sich der Buchhandel zu fein. Aber da habe ich, das ist tatsächlich das Buch, was ich auf Twitter auch getwittert habe, hier ein Sammelkompendium von Saga. Philipp, kennst du das zufällig? Hier die Graphic Novel Saga, das ist uns wie Star Wars, nur in modern, so ein richtiges Epos, so ein Science-Fiction-Epos. Da habe ich irgendwie null Resonanz auf Twitter gekriegt, als ich da angefragt habe. Aber wenn man mal ein bisschen die Welt der Comics vergoogelt, dann ist das quasi einer der ganz, ganz heißen Scheiße. Ja, da gibt es, glaube ich, auch schon echt viele Ausgaben, oder? Genau, und jetzt, das ist ja so mit Walking Dead und Co. ist ja genauso. Kommt dann quasi immer, am Anfang kommen Einzelausgaben, dann kommen irgendwie so 10 auf einmal und dann kommt irgendwann so die ersten 5 Sammelbände auf einmal in einem Buch. So, genau. Und dann habe ich mir jetzt quasi diesen ersten Mega-Sammelband von Saga jetzt geholt, der in einem vernünftigen Ausmaß quasi sich bewegte von Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Da muss man sagen, aber was gut ist. Leider über Amazon. Ja, ich habe Ding relativ spät erst gelesen. Mensch, wurde verfilmt. Mensch, Scott Pilgrim. Und der Comic ist wirklich super lustig und tatsächlich, ich mochte den Film sehr gerne. Ich bin damals nach England geflogen und habe den mir angeguckt. Extra deswegen? Nee, es war eher ein, ich gucke mir England an und oh geil, der Film kommt da raus. Ah, okay. Und so halt irgendwie in Deadpool. Europa erst, also Festland Europa deutlich später, damals noch alles fein Europa. Ja, aber ich finde dann auch im Film versteht man ein paar Motivationen nicht oder denkt sich auch, der Scott Pilgrim ist aber irgendwie eigentlich schon so ein bisschen so ein Arsch. Aber wenn man einen Comic liest, dann merkst du, er ist so richtig ein Arsch. Okay. Also tatsächlich gibt es den Figuren deutlich mehr Tiefe. Okay. Ja, ist meistens so, ja, weil du halt irgendwie auch Gedanken besser darstellen kannst als in Film. Ja, ja ein ganz paar Sachen sind auch nicht übersetzt. Ich weiß nicht, übersetzbar wahrscheinlich schon, aber dann wahrscheinlich zu absurd, denn irgendwann fängt er an und reist in der Tasche seiner Freundin und die ist auch einfach innen riesig und sie läuft dann mehrere Bilder rum und er guckt dann immer nur so aus der Tasche raus. Ist auch ganz fantastisch. Seine Freundin oder die Tasche? Er guckt aus der Freundin seiner Tasche und seine Freundin hat die halt so unterm Arm. Das ist halt wie so eine kleine Umhängetasche. Achso, nein, das war jetzt auf die ist innen riesig bezogen. Ich muss gerade an die sprechende Schatztruhe denken aus Terry Pratchett's Scheibenwelt. Ah, die Truhe. Ja. Ist auch schön. Ja. Achso, das war schon die Anekdote. Achso, ja, nein, keine Ahnung, aber die frisst Leute. Also bei Dark Souls gibt es doch so Mimics oder so. Da gibt es ja überall quasi, die blöden Dinge. Die sehen aus wie Truhen. Nur dass, wenn du irgendwie hingehst, dass statt. Ja, genau, dann fressen sie dich halt so Insta-Kill-mäßig. Das glaube ich, das ist schon ein bisschen gemein so insgesamt. Ich hatte neulich so ein wunderbares Meme gesehen, dass jemand ein Posting gemacht hat, so ein, ja, ich habe die Schnauze voll, überall gibt es Mimics, irgendwie im Mittelalter-Rollenspiel, in modernen Rollenspielen, ich gehe jetzt ins Weltall und da gibt es halt ein Asteroiden-Mimic. Das ist halt auch ein Monster, das sieht halt aus wie ein Asteroid und wenn du in die Nähe gehst, ein Asteroid, das ist auch so schön absurd. Wie bei Star Wars, jetzt sind wir wieder. Ja. Herr Kraus, was haben Sie denn noch auf Ihrer Dankesliste? Ja, ich wollte mich noch bei Marcel, Stefanie und Michael bedanken, die uns sehr großzügige Spenden zukommen haben lassen und natürlich bei allen anderen, die uns sehr, sehr großzügig regelmäßig Geld zukommen lassen. Ohne euch würde das nur halb so viel Spaß machen. Das stimmt gar nicht. Das würde genauso viel Spaß machen, aber ohne euch wäre es noch schlechter bezahlt. Schlechter. Nämlich gar nicht. Schlechter finanziert. Wollt ihr noch kurz über unser spontanes Treffen und Grüßen von letzter Woche sprechen? Das war fantastisch. Das war wirklich ganz großartig. Ja, wir haben auf Twitter relativ kurzfristig aufgerufen in dieser schlimmen Corona-Zeit, wenn sich quasi eins der positiven Dinge, die jetzt daraus gebären, sind Online-Meetings mit Freunden. Und da Philipp hat ja da eine schöne Alternative aufgemacht mit Jitsi, die auch im Gegensatz zu Zoom halt quasi diverse Sicherheitskriterien erfüllt, aber auch eben viele Leute beherbergen kann. So, das ist ja immer das, wo viele Leute jetzt gerade bei Zoom reingehen, weil die halt irgendwie skalieren bis auf 50 Mann. Aber ja, hat super funktioniert, sind immer mal wieder welche dazugekommen, welche rausgegangen. Viele, zu meinem Erstaunen, ich weiß nicht, wie es euch ging, sind auch tatsächlich die kompletten 2 Stunden da geblieben. Fand ich mega geil. Und das machen wir mal wieder. Ja, und wir hatten fast schon einen Stargast, einen unglaublich berühmten. Josh war da. Ja, das war tatsächlich für mich auch ein schöner Moment, endlich mal Josh kennenzulernen. Ich fand der hat ja bis jetzt nur ein Foto deines Allerwertesten. Ich fand es bemerkenswert, dass er sich extra fürs Gruppenfoto dann verdoppelt hat. Das stimmt. Ich darf das ja gar nicht echt offen zugeben, aber es hört ja niemand zu. Ich kann mich wirklich nicht mehr an dieses Foto erinnern. Was? Wirklich, so, ich kann mich hauptsächlich nicht mehr erinnern. So, ich erinnere mich, dass quasi das in der Diskussion war, aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich ihm das geschickt habe. Aber gut, offensichtlich hat er es ja. Ich kann mich sehr gut erinnern. Oh. Das Schlimme ist, andere können sich nicht erinnern und sagen dann so, ah, ich weiß nicht mehr genau, naja. Bei uns ist das Zeug ja nachhörbar. Das heißt, die ganzen Fehltritte, die ich mir auch geleistet habe und irgendwie Fehler und Ausrutscher und sowas, die verbal begangen worden sind, kann ich mir auf Ewigkeiten anhören. Ja, außer wenn die mir nicht aufgenommen haben. Wenn ich sie nicht rausgeschnitten habe. Ja. Ja, das mit dem ewig Nachhören ist natürlich schwierig, ne? Denn wir sind ja jetzt gerade schon in einer zeitlich doch sehr herausfordernden Ära der Menschheitsgeschichte. Ja? Wir sind hier gerade, was haben wir? Den 14. April, mitten in der Corona-Pandemie. Ja, wissen wir gar nicht. Es könnte ja noch Jahre dauern, bis wir das hinter uns haben. Und das geht natürlich auch an uns und an mir und an meiner Wahl der Themen nicht spurlos vorbei. Denn jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich würden wir ja nie und so virtuell zusammenfinden für eine Aufnahme, also für eine richtige Folge. Für die Kurzfolgen machen wir das, so 10 Minuten lang geht es meistens ganz gut. Aber für wirklich ein Herzensthema, ja, wie es sonst bei mir ja immer die Themen sind, hätte ich euch gerne näher bei mir, um auch wirklich eure ungetrübten Reaktionen live wahrnehmen zu können. So, wo wollte ich jetzt hin? Du hast kein Herzensthema jetzt. das hast du jetzt herausgehört. Nee, ich dachte eine Sekunde, du wirfst ihm vor, er hätte kein Herz. Nein, ja, das hätte ich jetzt eher gelten lassen. Nein, tatsächlich kommt das Thema von Anne, die mir mal wieder einen Link zugezwitschert hat, heimlich, hinter vorgehaltener Hand. Und der Link hat mich dann auf Wikipedia geführt und auf Reddit. Und das hat mich jetzt letztendlich dazu gebracht, die Themenpaten müssen eigentlich tot sein, Regel zu verletzen. Also ich habe heute jemanden, der noch nicht tot ist. Aber ich habe mir gedacht, ey, scheiß drauf, in so einer besonderen Zeit, ja, da kann man auch mal irgendwie besondere Regeln aufstellen. Und in der Zeit der Krise brauchen wir einfach mehr Menschen wie den ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Und deswegen ist das heute meine Ausnahmefolge quasi, meine Ausnahme-Corona-Folge. Außerdem können wir jetzt Corona in den Titel schreiben, das macht fast niemand, habe ich gesehen. Hat sonst auch nichts mit Corona zu tun, aber wir schreiben es trotzdem in den Titel. Bitte schreib auch unbedingt doch rein, wir reden nicht mit Dr. Drosten. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Dominik, notieren Sie sich bitte den Episodentitel, Folge 40. Wir reden nicht mit Dr. Drosten über Corona. Danke. Und es gibt später auch noch eine Top-10-Liste. Also du kannst auch noch eine Moment, Top-10-Liste ich schreibe. Sogar. Nicht. Du kannst dann sogar noch sowas wie bei Nummer 3 habe ich geweint. Das funktioniert ja auch bekanntermaßen. Oh Gott, ja, sehr gut. Also ich werde euch beide jetzt absolut schockieren. Seid ihr bereit? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt steht er auf und hat keine Hose an, weil wir sehen uns ein bisschen videomäßig. Das seid ihr bereit? Nicht schockieren. Komplett geschockt zu werden? Ich habe noch nie die Stimme von Dr. Drosten gehört. Ja, das hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut. Ich habe den noch nie im Fernsehen gesehen, ich habe immer nur von ihm gelesen. Von ihm gelesen? Nicht? Ich dachte, das schockt euch jetzt. Ich habe so das Gefühl, das ist unterdessen nach Frau Merkel der berühmteste Deutsche und ich habe dem seine Stimme noch nie gehört. Ist es auch. Macht euch mal den Spaß und gebt mal bei Google Trends ein, stellt mal auf Deutschland, ja. Auf Jahr ab 2004 und gebt mal einen Podcast. Dann wirst du sehen, dass es da so mehrere, es gibt einen sehr, sehr langen Anstieg, ja, von 2004 bis heute und es gibt so ein, zwei kleinere Ausschläge nach oben und dann gibt es 2020 und da geht dieser Graph so raketensteil nach oben, ist wirklich absurd. Geht wirklich ein exponentielles Wachstum. Wegen Corona. Nur wegen Corona und Drosten. Das, wenn du, wenn du das auf international suchst, dann ist es ein ganz normales, kannst du überhaupt nichts ablesen an dieser Kurve. Da siehst du kein besonderes Ereignis im Jahr 2020. Aber in Deutschland siehst du, dass Podcast mit dem Drosten irgendwie sowas von durch die Decke geht. Das aber ist wirklich absurd. Der kommuniziert hauptsächlich über seinen Podcast. Ja, also der wird angetrieben von der Vorstellung, dass er berät ja die Bundesregierung, und er ist aber angetrieben von der Vorstellung, dass eigentlich alle Menschen da draußen in angesichts so einer Herausforderung genauso gut informiert sein müssen wie die Bundesregierung. So, und deswegen hat er sich mit dem NDR zusammengetan und die machen den Podcast. Und also der ist auch wirklich gut, das ist halt ein super sympathischer Mensch, deswegen geht es natürlich auch so durch die Decke. Und er schaut gut aus? Er schaut gut aus, er ist eloquent, er sagt sinnvolle Sachen, er sagt richtige Sachen, er ist sehr, sehr überlegt bei Dingen, die er so sagt. Es gibt halt so, in anderen Ländern gibt es auch so Leute, ja, zum Beispiel in Amerika, aber das ist halt einfach. Aber der Trump hat halt keine Zeit für einen Podcast. Es ist dann eher Comedy als wirklich, ja. Also der Drosten ist halt sau eloquent. Ja, es ist ja auch, wenn du dir anguckst, dessen Podcasts sind inzwischen auch als Video auf YouTube chinesisch untertitelt und übersetzt vorhanden. Also das ist ein mediales Echo, völlig irre. Und damit es halt mal der Letzte gehört hat, was ein Podcast ist, ist ja auch in den letzten Reden von Merkel das Wort Podcast nicht unter 10 Mal gefühlt gefallen. Ja, wir haben da so Strichlisten gemacht bei den letzten Reden. Ja, also das ist, ich sag's euch Leute, das ist das Thema 2020. Wenn ihr das hört, könnt ihr es garantiert auch schon nicht mehr hören, oder? Lasst uns einen Kommentar da. Okay, jetzt wenn ich spontan wüsste, wann er geboren würde, hätte ich euch jetzt in die Irre geführt und behauptet, ich würde eine Folge über Drosten machen. Aber 72 nein. In Lingen im Emsland. Hast du aus deinem Tattoo nachgeschaut, Philipp? Ja, warte. Emsland. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt schon bei den ersten beiden Wörtern. Shavarsh Karapetyan wird am 19. Mai 1953 in Vanazor in Armenien geboren. Damals, das wisst ihr sicherlich, gehört Armenien noch zur Sowjetunion. Shavarsh ist der älteste von 3 Brüdern und schon im Jahr 1964 zieht die Familie in die Hauptstadt nach Jerewan um, wo Shavarsh nach 8 Jahren Schule dann auf eine weiterführende Technikerschule wechselt, um sich zum Automechaniker ausbilden zu lassen. Hat der irgendwas zu tun, und vielleicht wird es völlig falsch geschrieben, völlig anders, hat der irgendwas mit Cool Savage zu tun? Nein. Okay. Der ist eigentlich tatsächlich sehr viel cooler als Savage. Oh, ich bin gespannt. Parallel dazu beginnt Shavarsh recht früh schon mit dem Schwimmtraining in einer Sportschule. Und eigentlich dachte der Vater, dass der Sohnemann eigentlich Turner werden könnte. Ne? Ich meine, ist ja auch gerade in Russland und so ein sehr beliebter Sport. Und so gibt er ihn dann auch in die Obhut von einem mehrfachen olympischen Goldmedaillengewinner, wo er das Ringturnen lernen soll. Und er erkennt auch, dass dieser Shavarsh wahnsinnig viel Talent hat und nimmt ihn ganz hart ran, also rein sportlich. Aber für eine Karriere als Profiturner ist Shavarsh schon viel zu alt. Also er ist da schon, ich glaube, 11 oder so. Und da kannst du quasi mit so einem Sport nicht mehr anfangen. Das heißt, stehst du auf verlorenem Posten. Was, mit 11 kannst du nicht mehr anfangen? Zu turnen. Okay. Ja, na, kannst du schon, aber dann bist du halt nicht mit 16 auf Weltniveau. Weißt du, beim Turnen, glaube ich, hast du so mit 16 irgendwie den Peak erreicht, ja. Ich weiß nicht, ob es beim Turnen, aber bei Bodenturnen, glaube ich, ist es schon tatsächlich so. Ja. Und wenn du da mit 11 erst anfängst, ist es halt schon, wow, schon vorbei. Das ist ja krass. Das wäre mal interessant, so eine Aufzählung der spätesten Eintrittsalter. So beim Basketball kommt es tatsächlich öfter mal vor, dass jemand mit 16 oder so noch umschwenkt. So, also auch von so Weltstars, die dann irgendwie bis dahin Fußball gespielt haben, so Akeem Olajuwon, den man vielleicht noch aus den 90ern kennt, der hat irgendwie ganz lange in Nigeria noch Fußball gespielt und ist dann super spät auf Basketball umgeschwenkt. Das ist ja super surreal. Ja, aber die, also 11 ist schon, das ist schon eine Ansage. Oder wie Michael Jordan, der nochmal dann ganz erfolgreicher Baseballspieler wurde. Nicht. Ich wollte gerade fragen, was? Nein, also, war doch Michael Jordan, oder? Der dann Basketball an den Nagel gehängt hat, dann versucht hat, Baseball zu spielen und erfolglos wieder zurückgekehrt ist zum Basketball. Jürgen, ich weiß, du magst sehr Redewendungen und Ähnliches. Wie hängt man einen Ball an einen Nagel? Habe ich das gerade gesagt? Ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Wenn keine Luft mehr drin ist, geht's. Ja, jetzt wollte ich tatsächlich noch irgendwas anderes sagen. Jetzt hast du mich wirklich. Aber Karrierewechsel möglichst früh, unser alter Spruch war ja immer, oder ich weiß gar nicht, wer von euch beiden es immer gesagt hat, dass Golfprofi eigentlich das Beste wäre, weil du das bis ins hohe Alter noch machen kannst. Ah, das bin ich. da wegen der Dominik. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder, was ich sagen wollte. Tatsächlich würde mich so eine Aufstellung auch interessieren, was so Sportarten nach Eintrittsalter sortiert oder nach optimalen oder nach Höhepunktalter vielleicht. Was mich aber auch mal interessieren würde, wäre Sportarten sortiert nach Effizienz. Also in welcher Sportart brauchst du wie viel Wettkampfzeit, um am Ende irgendwie die höchstmögliche Auszeichnung zu erreichen? So als 100-Meter-Läufer brauchst du unter 10 Sekunden idealerweise. Ja? Als Fußballspieler musst du irgendwie schon mal 1,5 Stunden auf dem Platz stehen. So eine Aufstellung würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich sehe in ratlose Gesichter. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich muss gerade an Tänzer denken, weil die müssen ja auch sich so gefühlt ein ganzes Jahr oder vielleicht 4 Jahre mit Olympia auf was vorbereiten und liefern dann irgendwie diese 3,5 Minuten oder sowas eine Choreografie ab wie sonst was. Aber du hast natürlich recht, der 100-Meter-Läufer oder Sprinter oder ähnliches, das ist ja natürlich noch krasser. Wenn es da nicht läuft in 10 Sekunden, hast du ein Problem. Ich habe den Film I, Tonya angeschaut, über Tonya Harding, und fand den auch echt sehenswert. Aber was du halt da hast, so im Eiskunstlauf, ist, dass du halt eine subjektive Komponente durch die Jury noch dabei hast. So, also die haben das, in dem Film kommt das recht glaubhaft drüber, dass die halt einfach, die kommt ja sehr so White Trash, Redneck-mäßig aus der Heritage, und das allein, also du bist halt dieser subjektiven Wahrnehmung der Jury ausgesessen. So, die war, also ich meine, der Film gibt es natürlich so wieder, ob es jetzt in der Gänze so ist, so technisch eigentlich indiskutabel die beste, aber weil halt den feinen Damen und Herren das nicht passt, dass sie halt so White Trash ist, tun die halt schon mal aus Prinzip irgendwie nicht die Höchstnote geben. Ja. Das fand ich richtig hart so. Ich muss aber auch gestehen, ich finde generell ist schwierig, wenn du so Sportarten vergleichst, die du super objektiv wählen kannst, wie zum Beispiel 100 Meter Lauf. Da ist ja scheißegal, wer neben dir läuft, wenn der dich nicht gerade umkegelt oder sowas, ist das alles völlig egal. Fußball und Co. wird schon schwieriger, weil du spielst ja immer gegen jemand anderen. Vielleicht wäre der Finalist, der auch die Meisterschaft gewonnen hat, gegen irgendjemand anderen unterlegen, der schon viel früher rausgeflogen ist. Also da so ein richtig objektives Ding zu wählen, ist schon schwieriger. Und dann bei so Sachen wie Tanz und Eiskunstlauf, wie du sagst, da spielt ja total der Geschmack und der Zeitgeist und alles Mögliche mit rein. Also ne, klar ist immer so ein Ding, so ein, ja, die Form bewerten wir so und so, aber die Choreografie, an der Stelle hätten wir uns mehr gewünscht. Das ist ja schon gefühlt von außen sehr, sehr subjektiv. Und vor allem gibt es echt nicht wenige Sportarten, wo das eine Rolle spielt. Ja. Aber wie willst du sonst Tanz oder Ähnliches bewerten oder vergleichen? Nicht, zum Beispiel. Ja, naja, ist auch ein Ansatz, klar. Das erinnert mich an, es gibt ja immer so, also ein typischer Fall von Reddit-Memes, die Kanadier sind immer so nett und höflich. Und dann gibt es dann quasi auch welche, die an der Seitenlinie stehen mit so Plakaten. You are all excellent, you are all very talented. Oh. So even if you can't in second place, you're a great human being, you can be proud of yourself. So ein bisschen wie bei den Kindersportarten, oder? Wo dann irgendwie auch echt alle mit einem Pokal nach Hause kommen. So. Wie viele Pokale habt ihr durch eure Kinder schon zu Hause stehen? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber... Ja. Naja, nee, also unsere war auch schon hier im Leichtathletik und so. Also da gibt es schon auch mal irgendwie eine Medaille für Teilnahme, weil so wirklich, das ist ja dann auch so ein Teamsport und so richtig erfolgreich war unser Team da, glaube ich, nicht. Aber naja, zurück zu Chavarsch. Ich hoffe, dass man den wirklich auch so ausspricht. Der ist ja jetzt für eine Karriere als Profiturner ist er eindeutig zu alt. Da hätte er schon früher anfangen müssen. Beim Schwimmen hätte er allerdings noch eine Chance. Ja, also das ist eine Sportart, da kann man durchaus später auch noch ein bisschen ran. Hier dieser Amerikaner, der war doch auch mit über 30 noch, wie heißt der, Phelps? Nee, Australier war es. Das war in Australien. Der war auch mit über 30 noch mega erfolgreich. Also wechselt jetzt hier der Bub die Sportart und schwimmt, was das Zeug hält. Erst ohne Flossen im Kraul- und Rückenschwimmen, später dann wechselt er auf das Finnenschwimmen. Und aber eigentlich auch wieder aus dem Grund, weil er sehr, sehr spät mit dem Schwimmen angefangen hat. Also da kann man noch was reißen, aber mit 17, wenn du da anfängst, bist halt auch schon sehr, sehr spät dran. Und das Finnenschwimmen ist eine Disziplin, die einfach weniger besucht ist. So, da gibt es einfach viel weniger Konkurrenz. Und das gibt deswegen, ja auch weniger Finnen als andere Leute auf der Welt. Genau, deswegen zieht er sich dann die Flossen an und findet los. Aber also ist mit Flossenschwimmen Finnenschwimmen, weil das sagt mir nämlich tatsächlich gar nichts. das hat sich, glaube ich, jetzt auch nicht so mega groß durchgesetzt, also diese Sportart seitdem. Aber ja, einfach mit Flossen. Das ist mit Flossen, ja. Okay. Ich glaube, dass das tatsächlich, es gibt unterschiedliche Varianten sogar noch. Ich glaube, es macht noch einen Unterschied, ob du eine Flosse hast oder zwei. Also du kannst quasi so Meerjungfrau-mäßig mit beiden Füßen in einer Flosse stecken. Ach Schmarrn, ernsthaft? Aber ja, das klar. Mermaiding habe ich öfter schon gesehen tatsächlich. What the fuck? Ja, aber also nicht auf dieses Mermaiding hin, sondern wirklich auf Wettkampfschwimmen. So, das ist dann nicht mit so einem ganzen Anzug, aber ich glaube, dass die Flosse so zusammen, das gibt es schon als Sport. Also meine vierjährige Tochter kann noch nicht schwimmen. Ich überlege gerade, ob ich sie extrem zum Mermaiding direkt optimiere. Also das ist halt, also von dem, was ich weiß. Achtung, ich bin dann nicht sehr wissend darin, aber meines Wissens nach ist Mermaiding, dass du tatsächlich dir wie so einen Neopren-Fischschwanz anziehst über die beide Beine drüber, dass du dich halt nur halt die wie ein Körperteil bewegen kannst und dann machst du halt Choreografien mit anderen zusammen. Okay. Also wie, so ein bisschen so wie diese Synchronschwimmer, gepaart mit so einem, ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese Disziplin oder ist es schon Teil von Synchronspringen, wo du so klischeemäßig gerne eine Reihe von Männern und Frauen nacheinander stehen hast und dann springen zwar alle einer nach dem anderen ins Wasser, so blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Das gibt es nicht als Disziplin, das ist nur ein visueller Gag in die Geschichte der Welt. Nee, wie heißt es? Bei der spanischen Inquisition gibt es eine Szene, wo die alle vom Beckenrand so reinplumpsen. Ja. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Disziplin ist. Aber das gibt so ein bisschen so als, keine Ahnung, ob das dann ein Sport oder eine Choreografie oder halt so wie Tanz ist sozusagen. Ich fände es absolut gigantisch, wenn der Jürgen tatsächlich jetzt als Zeichen der Hoffnung in diesen schweren Zeiten jemand rausgesucht hätte, der für Choreografie verantwortlich ist. Der Gold in Mermaiden absolut gewonnen hat. Finde ich jetzt absolut großartig. Schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Also, der Savage hat jetzt einen neuen Trainer und dieser neue Trainer, der lässt sich einiges einfallen, denn man muss wissen, Finnschwimmen ist eine Disziplin, in der es hauptsächlich auf Stärke ankommt. Und der schickt jetzt seinen Schützling auf Läufe von 20 Kilometern und mehr, viele davon mit einem 45 Pfund Sandrucksack auf dem Rücken. Also Gewicht, nicht Währung. Es kommt nur die Hälfte der Leute wieder zurück, aber das sind dann die Guten. Außerdem lässt er seinen Schützling mit Langlaufskistiefeln laufen, die auf so Holzbretter, also so ein bisschen wie Langlaufski, geschraubt oder angebracht sind, um das einfach so ein bisschen schwieriger zu machen. Und er schickt ihn auch auf Bergläufe und setzt ihm dafür einen anderen Schwimmer auf den Rücken. Was dann nochmal die Steigerung ist zu den 45 Pfund. Also er wird fit sein, der gute Mann. Also der lässt ihn quasi, er lässt ihn richtig rein, um ihn fit zu machen. Also er lässt sich auch noch einige andere Sachen einfallen, das habe ich jetzt nicht alles im Detail hier, aber das waren so die mir direkt ins Auge gesprungen sind. Oder der Typ, so eine richtige Rocky 80er Jahre Collage vor. Ja, genau. Oder der Typ wohnt dann oben auf dem Berg und braucht eine blöde Ausrede, dass ihn jemand hochträgt, jeden Tag. Das ist ein bisschen Auftragen polieren mäßig, ne? So. Mhm. Der hat ja eigentlich auch nur einen billigen Handlanger gebraucht, um sein Auto schön zu machen. Und wenn der Typ mit jemand anderem auf dem Rücken den Berg hochrennt und dann oben die Arme hochreißt und der andere fliegt wieder den Berg runter, ist ja irgendwie auch doof. Also, Stärke ist eine wahnsinnig gute Voraussetzung für diese Sportart, aber der wirkliche Schlüssel zum Erfolg ist, wenn du halt lange die Luft anhalten kannst. So, also das bringt dich halt dann noch ein bisschen weiter als Stärke allein. Etwa 10 Minuten. Ist ganz so lang ist wahrscheinlich nicht, aber das ist schon auch das kann man schon auch ganz schön krass trainieren. Da habe ich neulich so eine Doku gesehen da haben sie so einen Typen besucht, der sich immer extremer Kälte aussetzt. Also der so in Eiswasser schwimmt und der ist auch der Weltrekordhalter in Tauchen unter geschlossener Eisdecke. Ich glaube, über 2 Minuten so gruselig, oder so. Also, mega fiese Sportler. Und das ist so ein Typ, dem scheint es überhaupt nichts auszumachen. Und die haben dann quasi so als Challenge, der hat versucht, dem Reporter dann beizubringen, quasi auch Kälte besser zu ertragen. Und das hat tatsächlich ein ganz gutes Stück weit funktioniert. Und ein Teil davon war eben auch, dass er ihm beibringt, wie man lange Luft anhalten kann. Und der hat wirklich aus dem Stand, ohne Training, nur mit anderer Atemtechnik, hat er irgendwie über 3 Minuten, ich glaube fast 5 sogar, die Luft angehalten. Wow. Was absoluter Wahnsinn ist, weil wenn du das nicht übst, kommst du normal nicht über 1 Minute. Ich wünsche mir sehr, dass wir jetzt ein Bild von dem Typ sehen würden und es ist einfach schlicht und ergreifend eine Seerobbe, die sich einfach so einen schlechten Bart angeklebt hat und einen Hut aufgesetzt hat. Bilder habe ich später noch für euch, da müsst ihr euch noch kurz gedulden. Das war gerade so ein dermaßen surrealer Moment und ich habe eine Szene neulich in einem meiner absoluten All-Time-Favorite-Filme nur die eine Szene reingeskippt, weil Disney Plus ja gestartet ist. Hier, Who Framed Roger Rabbit? Oh. Das ist so ein geiler Film und vor allem, wenn du überlegst, mit welchen Mitteln die das damals gemacht haben, dass sie diese Realszenen mit Bob Hoskins, dann quasi mit Cartoons populiert haben. Und da ist nämlich auch so, dass hier, keine Ahnung, sind in der Bar und kriegen jetzt gerade hier diese Wieselschläger, wollen sie halt irgendwie zusammen mit diesem Doktor, wie heißt der, diesem Oberbösewicht halt irgendwie killen. Und der soll dann, der Hase soll hingerichtet werden und wird dann überzeugt, dass er quasi einen Schluck Whisky trinken soll, weil der Held genau weiß, dass wenn er diesen Whisky trinkt, dass er halt dann völlig abkackt und halt total hier Dampflok aus seinem Kopf und dann halt irgendwie alles zum Explodieren bringt. Und genauso surreal erschien mir das jetzt gerade. Aber den muss ich demnächst mal komplett anschauen. Der war seiner Zeit voraus und der ist, glaube ich, auch immer noch ein ganz großes Vergnügen, der Film. Der Richter Doom. Der Richter, genau, ja. Ich habe neulich einen Cosplay gesehen von jemandem als Richter Doom, der dann auch so den kleinen Schuh dabei hatte und so ein großes Fass. Ja, den er hinrichtet. Und das ist so übel, dieser kleine Schuh. Oh Gott, das ist so furchtbar, echt. Ja, das ist echt gruselig eigentlich. Ich kenne mehrere Leute, die auch gesagt haben, sie haben den das erste Mal gesehen und als dann der Bösewicht, den ich jetzt nicht spoiler, irgendwann total hohl dreht, dass sie da total Schiss gekriegt haben, weil das so gruselig ist. Ich glaube, ich muss den mal wieder sehen. Ich habe den überhaupt nicht mehr präsent. 1972 zahlen sich all die Mühen dann aus. Der Goldjunge gewinnt die Europameisterschaften in Moskau in der 50- und in der 100-Meter-Disziplin. Die Reporter überschlagen sich und prophezeien ihm eine schillernde Zukunft. Sekunde, welche Meisterschaft? Naja, im Finnschwimmen. Nein. Du sagtest... Europa. Gesagt, Europa. Warum ist der eigentlich in Moskau? Der hat ihn unter die Fittiche genommen. Nein, das verstehe ich schon. Aber ist Moskau, ist doch eigentlich Russland. Ist Russland doch eigentlich nicht mehr Europa, oder? Doch, eigentlich, doch. Also es ist ja wieder dieses Ding, dass es Teil Eurasien und Teil Europa ist. Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht genau, weil damals war es ja noch die Sowjetunion, wie es da genau das verlief, ja, kann gut, ich dir jetzt ja nicht mehr genau sagen. Aber Russland ist teilweise europäisch. Du hast recht, ja. Sava spricht jetzt einen Weltrekord nach dem anderen, was jetzt nicht so schwer ist, weil es gibt überhaupt noch keine Weltmeisterschaften keine. Und solche Veranstaltungen, so ist es jetzt nicht so arg schwer. Aber er stellt, glaube ich, insgesamt irgendwie 10 Weltrekorde auf und gewinnt 8 Goldmedaillen in was weiß ich für welchen Wettkämpfen. Also er ist sehr erfolgreich in dem, was er tut. Sag mal, meldet er sich auch für all die Wettkämpfe an oder sagt er, ach komm, hier Bogenschießen mal ja auch noch mit irgendwie BÄM und kriegt da auch noch einen Preis? Nee, aber Bogenschießen ist auch so eine sehr, sehr spannende Sportart mit aber sehr, sehr spannenden Typen. Was ich dir, lieber Jürgen, glaube ich, du warst es, dir noch mitgeben möchte, wo du dich, ich war ja bei der A-Folge mit Herrn Weißmüller nicht zugegen, wo, also einer von euch beiden, ich glaube es war Jürgen, hat sich extrem despektierlich über die Herausforderung Wasserball geäußert. So, weil der Weißmüller hat ja vielfach Gold gewonnen bei Olympischen Spielen im Schwimmen und hat dann scheinbar noch Bronze mit dem amerikanischen Wasserballteam gewonnen. Und es kam doch recht deutlich raus, dass ihr der Meinung seid, dass da, solange du schwimmen kannst, du da mitspielen kannst. Ich kann euch sagen, er muss auch wirklich sehr gut gewesen sein, weil das Niveau im Wasserball in den USA ist sehr hoch. Aber das widerspricht jetzt nicht meinem Punkt. Du hast gesagt ungefähr, da war jemand schon in der Badehose, dann hat er halt ja auch schnell mitgemacht. Naja, also das ist wie Lacrosse zum Beispiel, ist ja auch eine Sportart, die hier überhaupt nicht präsent ist, die ja auch ganz viel im College in den USA gespielt wird. Die man aber nicht in der Badehose spielt. Genau, aber die Wasserball ist, glaube ich, was in ganz vielen Teilen der Welt noch wirklich eine wichtige Sportart ist, so auch wenn es für uns bisweilen etwas skurril wirkt. Und einer meiner Lieblingsbasketball-Autoren in den USA, dem sein Vater ist ein legendärer Wasserball-Coach in den USA. So, das ist immer ganz witzig, wenn der von ihm erzählt, dass er wieder irgendwie einen Lifetime Achievement Award gekriegt hat und so, bester Lehrer, sonst wie. Ich denke, ja, ist halt nur Wasserball. Also jetzt fängst du aber hier despektierlich an. Ich habe nicht viel mehr gesagt. Jürgen das wohl denken würde. Ich habe nicht viel mehr gesagt, als dass, wenn du gut schwimmen kannst, dass das dann nicht mehr so arg weit zum Wasserball ist. Kennt ihr dieses eine Reddit? Das ist tatsächlich ein Bild, was euch auf Reddit wahrscheinlich auch schon mal untergekommen ist. Es gibt einen sowjetischen Wasserballspieler, der irgendwie also wirklich so, gegen den sieht, glaube ich, The Rock und der wie hieß er, der in den 80er Jahren so groß war, der in Princess Pride mitgespielt hat und so. Ja. Giant. Andre the Giant. Also genau. André, nicht Andrew. Ja. André the Giant, der sieht aus wie quasi ein 50-jähriger doppelter Andrew the Giant, André the Giant. So, da müsst ihr echt mal schauen, irgendwie sowjetischer Wasserballspieler, legendär. So, alter Vater, also das ist wirklich wie so ein Berg, wie so ein Fels in der Brandung, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich meine, der André the Giant hatte ja, was war das, Gigantismus oder sowas? Also das war ja wirklich so eine, für ihn dann am Ende, im Endeffekt auch tödliche, ich weiß gar nicht, ist es dann Genetik oder Stoffwechsel? Ja, ich weiß es nicht. Genfehler, ja. Na gut, okay, also auf jeden Fall hier, er triumphiert. Er triumphiert. Und das macht es umso kurioser und das weiß jetzt auch keiner so recht warum, aber das sowjetische Team nimmt ihn 1976 nicht mit zu den ersten Weltmeisterschaften im Finnschwimmen. Das finde ich gut, dann ist es langweilig. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Ja, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, den Schumacher zu seinen Glanzzeiten von der Formel 1 ausgeschlossen hättest. Naja, aber da muss ich jetzt mal mit Wissen glänzen. Anfang der 80er Jahre gab es ja dann quasi doch recht deutliche Verstimmungen zwischen den Armeniern und anderen Völkern. So haben der gemeine Armenier, war der in Russland beliebt? Wahrscheinlich nicht so, aber wir sind noch 1976. Ja, ja, genau, aber ich meine sowas, also es gab ja dann hier einen Genozid in Armenien, der von den Türken begangen wurde, was vielleicht eine kontroverse Aussage ist, aber nachdem ich System of a Down höre und Serge Tarkan mir das die ganze Zeit sagt, glaube ich das einfach mal. Auf jeden Fall kann ja auch sein, dass das wie mit den Juden ist, dass die von 1000 Völkern nicht halt oftmals verfolgt werden, die Armenier. So, die sind ja auch, glaube ich, auch in der Geschichte nicht nur von einem Volk quasi nicht angenommen worden. Deswegen die Frage, kann ja sein, dass sie historisch auch in Russland unbeliebt sind. Ja, das mag durchaus sein. Und ich behaupte aber, dass wenn er aus rassistischen Gründen nicht mitgenommen worden wäre, dann würde das heute sehr, sehr plakativ auf seiner Wikipedia-Seite stehen. Tut es aber nicht. Und deswegen ist es der Grund unbekannt. Wenn es Wikipedia nicht weiß, weiß es niemand. Ich glaube, um die 2000er herum gab es da sogar noch mal so eine EU-Parlamentsgeschichte, dass dieser Genozid auch als ein solcher anerkannt wurde. Also von daher, ich glaube, da bewegst du dich gar nicht im europäischen Raum gar nicht so sehr auf dünnem Eis. Ja, also du weißt ja, wie es ist. So, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Also, Savage war damals jedenfalls 23 und in der Blüte seiner Sportlichkeit. Das macht es jetzt auch nicht mehr oder weniger mysteriös. 1975 tritt Savage in den Dienst der sowjetischen Luftabwehr in Baku. Dominik, kennst du Baku? Das hatten wir neulich schon mal und die Antwort ist ja, ich kenne Baku. Das hatten wir neulich schon mal? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist auf jeden Fall eine Map in Battlefield 4. Daher kenne ich's. Ah, ich kenne nur Baku Baku Animal. Am 16. Was? Was ist Baku Baku Animal? Na, das ist so ein, für was war denn das? Für irgendeine Sega-Konsole? Doch, Sega müsste gewesen sein. So ein Puzzle-Spiel, so ein bisschen wie Columns, also so ein Tetris-Verschnitt. Okay. Am 16. September 1976 läuft Savage seinen Sandrucksack und seinen Bruder spazieren um den See in Jerewan. Hey, bleiben Sie stehen! Sie schmuggeln da doch Sand! Am Ende des 20-Kilometer-Laufs hört er plötzlich ein metallisches Bersten, gefolgt von einem lauten Platschen. Ein U-Boot! In seiner unmittelbaren Nähe, wieso platschen? Ach so, naja, es platscht auch, wenn es von unten rauskommt, ne? Naja, wir hatten es doch in einer Crossover-Folge, glaube ich, dass es mal ein U-Boot so weit nach oben gehaut hat, dass es dann wieder danach ins Wasser runtergedonnert ist. Ja, nee, also es war kein U-Boot. Und es sind Torpedoboote, jetzt sind es wirklich mal welche. Wobei ich jetzt gar nicht so genau sagen kann, dass es, also es hat schon auch was mit Unterwasser zu tun gleich, aber in seiner unmittelbaren Nähe ist soeben ein Oberleitungsbus von der Straße abgekommen, durch die seitlichen Absperrungen gebrochen, einen Damm hinunter in ein Wasserreservoir gestürzt. Kapazität 92 Passagiere und Füllstand prallvoll. Oh, diese Story kenne ich tatsächlich. Die kennst du. Das ist sehr schade, aber das macht gar nichts. Ja, da halte ich jetzt ein bisschen mehr die Klappe. Also ich kenne es, glaube ich, nicht. Savage zögert jetzt keine Sekunde und sprintet sofort dahin, wo dieser Bus durch die Planken gestürzt ist, schmeißt seine Klamotten bis auf die Unterbuchse von sich und wirft sich sofort in die Fluten. Hat er den Rucksack noch auf? Nee, ich glaube, den hat er mit den Klamotten abgenommen. Ja. Aber streicht es mit den Fluten, weil es ist ja ein See. Fluten ist Quatsch. Also so richtig full-fledged-Klischee-heldenhaft. Klar, also hier die Maiden in Distress, nee, Damsel in Distress und er springt nein. Das passt nicht, Damsel in Distress. Da waren bestimmt auch Frauen im Bus, passt schon. We need so, a hero. Der Bruder springt hinterher, aber Shavash bedeutet ihm jetzt irgendwie, dass er doch bitte oben bleiben soll und nicht mit runtertauchen. Ja? Er selbst taucht jetzt runter und hat null Sicht, weil der Bus da wahnsinnig viel Schlamm aufgewirbelt hat und taucht und taucht und taucht und findet den Bus dann doch in ungefähr 10 Metern Tiefe. Also der ist auch sehr, sehr schnell dann abgesunken. Und er schafft es irgendwie unter Wasser, das hintere Fenster einzutreten, was schon mal eine Wahnsinnsnummer ist, unter Wasser irgendwie so viel Kraft aufzubringen, dass du ein Fenster irgendwie eintreten kannst. Und wie nützlich, dass er jetzt so lange die Luft anhalten kann auch. Ja, und so viel Kraft hat in den Beinen. So, weißt du, da kommt jetzt alles zusammen. Und er schafft es auch, sich nur mittelschwer zu schneiden, während er dann in den Bus taucht und dort nach Überlebenden sucht. So. Er findet jetzt den ersten, zerrt ihn raus durchs Fenster hinten, bringt ihn an die Oberfläche. Dort wartet der Bruder und es haben sich mittlerweile auch schon ein paar kleine Boote eingefunden. Und der Bruder hilft dann oben dem Geretteten an Bord von einem dieser Boote. Und er selber taucht wieder runter. Und wieder runter. Und wieder runter. Und wieder und wieder und wieder. Und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und wieder und wieder und wieder und wieder aber und wieder. Jetzt muss derjenige oder diejenige ja schon ertrunken sein in der Zwischenzeit, oder? Und wieder und wieder und wieder. Also ist halt die Frage, wenn Leute ohnmächtig werden, hast du ja noch ein Stück weit Zeit, wenn die dann ohnmächtig sind, die zu reanimieren oder irgendwie noch Dinge zu tun. Zumindest die Chance, dass du drauf hast. Und ich wollte einfach gerade noch sagen, dass der dem Ganzen wirklich sehr gründlich auf den Grund geht. Wie schön. Also er könnte am Ende so dem ungefähr 35 Mal auf den Grund gegangen sein. So genau, wer zählt da schon mit? Er rettet über 20 Leute aus diesem Bus. Ein paar schaffen es nicht. Also 20 Leute kommen tatsächlich auch durch. Ein paar kommen trotz Rettung nicht durch. Ja, und da wird der Sauerstoff dann doch zu knapp langsam im Hirn. Ne? Ja, oder wenn auch einfach Leute schon beim Absturz oder sowas davon verstorben sind. Beim Philipp ist jetzt das Bild eingefroren. Ne, jetzt geht's wieder. Das hat mich jetzt sehr irritiert, Entschuldigung. Und selbst als er dann jetzt anfängt, nicht mehr Überlebende rauszuziehen, taucht er trotzdem immer wieder runter. So über 20 Minuten lang quasi macht er nonstop Tauchgänge. Blöd gesagt, der weiß ja auch, der wird sich da jetzt auch so ein Stück weit reinsteigern. Und auf der anderen Seite, du weißt ja auch nicht so genau, ist da jetzt jemand ohnmächtig oder bereits tot? Okay. Ja, aber nach 20 Minuten, da sind die Chancen doch schon sehr, sehr, sehr, sehr gering, dass da noch irgendjemand irgendwie aber blöd gesagt, hörst du deswegen auf? Ich glaube, das ist so ein, wie es in so einem Film klischeehaft wäre, dass dann irgendwann einer den davon abhält und so rauszieht und sagt, hör auf, Mann, hör auf, es hat keinen Sinn mehr. Ja, genau, das ist tatsächlich der Punkt, wo er dann aufhört. Mhm. Aber am Ende hat er ja auch keine Gefahr für sein Leben. Also wir sprechen jetzt auch nicht von einem, oder die Gefahr ist überschaubar. So, wir sprechen jetzt nicht von einem brennenden Haus, sondern er kann ja ganz gut einschätzen, ob er quasi noch körperlich das schafft. So, also ich möchte jetzt gar nicht die Heldenhaftigkeit in den Schatten stellen, so hier ins Zwielicht stellen, aber die Gefahr für sein eigenes Leben ist ja quasi null, oder? Naja, würde ich so nett sagen, weil erstens, er könnte sich schneiden oder sowas, na gut, lassen wir das mal außen vor. Zweitens, er könnte sich irgendwie selber verletzen, dass er unten irgendwo hängen bleibt oder ähnliches. Yeah. Und aber vor allem, was ja alle einem erklären, wenn man in den Bereich Rettungsschwimmen und ähnliches geht, dass immer der Eigenschutz vorgeht. Und das Fiese ist ja, wenn du anfängst, Leute rauszuziehen, die noch irgendwie bei Bewusstsein sind, die Todesangst, die klammern sich dann. Ja, okay, guter Punkt. Ja, tatsächlich auch teilweise die Empfehlung ist, zur Not schlag die Leute K.O. oder drück sie runter oder irgendwas, damit du die dann wieder abschleppen kannst, weil sonst ziehen die dich runter und dann seid ihr beide hops. Also deswegen, Ja, stimmt, hast du. Aber ich bin kein Profi. Nee, aber hab ich auch schon gehört. Das Einzige, was ich mir aus mehreren Jahren DLRG als Kind mitgenommen habe, ist, ey, wenn du jemanden rettest, brich ihm vorher die Nase. Ich weiß nicht, ob das noch aktuelle Lehrmeinung ist, aber damals war es so. Ja, aber so alles, was ich mitgelernt habe, ist, jemanden die Nase brechen, ja, und dann retten, da war ich dann nicht mehr da. Aber Nase brechen kann ich. Das war die Woche drauf, da hatte ich dann schon aufgehört. Da war ich Kreide holen. Also, Dominik, sehr guter Gedanke. Er hat es ja, wie ich gerade betonte, er hat sich ja geschnitten an dieser Busscheibe. Zwar nur mittelmäßig, ja, aber das reicht dann schon mit dem dreckigen Wasser, viel Tauchen. Das wirkt sich schon auf den Organismus auch aus. Das zuckt ja auch raus, ne? Und er landet jetzt erstmal im Krankenhaus mit Lungenentzündung, mit einer Sepsis, so das volle Programm. Insgesamt 45 Tage, also es ist auch tatsächlich, oh, fuck. Ich war schon oft im Krankenhaus, aber nie 45 Tage, so das, da muss schon ordentlich kaputt sein für. Und je nach Quelle liegt er auch für ungefähr so eine Zeit im Koma, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also die eine Quelle sagt davon gar nichts und die andere Quelle sagt, er liegt 45 Tage im Koma, was ich auch wiederum schwer glauben kann. Also, es ist, glaube ich, safe anzunehmen, dass er für 45 Tage insgesamt im Krankenhaus lag, in einem teilweise sehr, sehr schlechten Zustand. Yeah. Und er verpasst in der Zeit auch einige Wettbewerbe seiner Sportlerkarriere. Er kann dann zwar wieder anfangen zu schwimmen, als er rauskommt, aber er hat immer wieder mit seinen Lungen zu kämpfen. Also er wird nie mehr so erfolgreich sein wie vor diesem Unfall. Okay. So viel zu, das ist aber ja jetzt. Aber hat er auch nicht was für sein Karma-Konto gemacht. Für sein Karma hat er einiges getan, ja. Da hoffst halt irgendwo, dass er auch so ein Stück weit Genugtuung und Frieden damit findet, dass er da keine Reue empfindet oder so ein oh Mann und dafür habe ich, sondern halt wirklich dieses, ich meine, also was gibt's kaum für eine, was soll ich sagen, noblere Motivation, als einfach Leute zu retten, dass irgendwas in deinem Leben danach nicht mehr so geil ist. Du gibst so schöne Stichworte, man könnte meinen, du kennst die Geschichte. Ja, ab hier tatsächlich nicht mehr, also ich kannte nur diesen Fakt. Weil die Russen zu stolz sind, so ein Unglück überhaupt öffentlich zuzugeben, erhält Chavash quasi null Anerkennung für seine Heldentat. Holy fuck. Tatsächlich haben das wahnsinnig viele Leute gesehen, miterlebt, Fotos geschossen, aber all diese Berichte und Fotos werden 2 Jahre lang von der Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehalten. Alter! Ich meine aber, das verstehe ich aber auch nicht so ganz, weil mal blöd gesagt, selbst in der Hochzivilisation passiert doch sowas und dass du einfach so einen Strahleheld hast, der einfach so viele Leute rauszieht, also ist doch eigentlich ein geiles Narrativ für sowas. Ja, ich glaube, das hast auf du ja heutzutage Level noch mit so Netanyahu und hier Erdogan und Co. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig gegockelt damals noch in den USA. Und also in den USA ist jetzt, obwohl jetzt heute sind wieder gockelt unterwegs, so zwischendurch war es mal nicht ganz so, aber ja, so das... Halt ja, also ich glaube auch in der Zeit, da war Eitelkeit das geschuldet, so. Da war das so, keine Schwäche zeigen, so, ne, der Russe und das System ist perfekt und so und da gibt es keine Mäkel und das war, glaube ich, schon ein Zeichen des Kommunismus, dass man da, nicht nur des Kommunismus, der Zeit das, wahrscheinlich. Das macht Menschen an sich so, das hat mit dem Kommunismus, glaube ich, gar nichts zu tun. Ja. Also es dauert tatsächlich 6 Jahre, bis das Thema dann irgendwann mal in der russischen Tageszeitung in dem Artikel aufgegriffen wird, unter der Überschrift der Unterwasserkampf der Champions. In welchem Jahr sind wir damit? Wir sind damit 82. Okay. Das hast du sehr gut aufgepasst, Dominik, danke. Ich musste jetzt wirklich nachrechnen. Da bist du mir super drin in den Zahlen mit so Tackern im Kopf. Also ein Zeitungsartikel, das klingt jetzt noch nicht viel, aber der tritt eine Lawine der Anerkennung los, im Laufe derer Chavash 60.000 Briefe erhält und dann schlussendlich auch eine Medaille für die Rettung von Ertrunkenen und ein Badge of Honor. Geil. Aber wie bitter, dass du eigentlich, also, der hätte ja auch einfach inzwischen irgendwie versterben können oder ähnliches, ne? Also, und dass du da einfach 7 Jahre lang kaum Anerkennung bekommst für so eine Heldentat und dann erst 7 Jahre später, ist ja auch völlig unvorstellbar. Ja, wobei, er hat jetzt noch sein ganzes Leben vor sich, um das noch zu genießen, so. Und es wird ja noch mehr passieren. Na, also, ich glaube, da gibt es schlimmere Schicksale, als dass ja, es erst mit 30 Jahren, die er wieder fährt, so. Ja, klar. Ich muss jetzt nochmal auf diesen Fakt, dass das Risiko ist ja überschaubar und er rennt ja nicht in ein brennendes Haus rein, zurückkommen. Yeah. Denn nochmal 3 Jahre später, im Februar 1985, kommt er zufällig an einem brennenden Krankenhaus vorbei. Ja, da läuft er aber dann vorbei, weil so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich war doch nicht doch mal 7 Jahre. Nee, er ist tatsächlich der Erste, der reinrennt und die Leute rauszieht. Und dann natürlich schlussendlich mit schweren Verbrennungen irgendwann im Krankenhaus wieder landet. Sekunde. Machen wir dann so ein Feuer, Wasser, Erde, Luft, alles durch? Ist er The Last Airbender? Ja, oder nein. Die Fantastic Four als eine einzelne Person? Also Feuer wird dann nochmal aufkommen. Und das ist ja auch jetzt nur so ein bisschen die, ich habe es ja vorhin angedeutet, das ist nur so die Einleitungsgeschichte. Ja, ich habe dann eigentlich, die eigentliche Geschichte kommt dann noch, das ist dann eigentlich meine Top-Liste. Aber ich habe jetzt, ich brauche ja immer so eine Überleitung und einen coolen Typen als Aufhänger. Ja, und da kam mir der Russe gerade recht. Der Armenier, Entschuldigung. Also, schwere Verbrennungen im Krankenhaus. Dafür kriegt er dann zumindest von der UNESCO jetzt den Fair Play Award, was ja schon mal ganz nett ist. Klingt wie so ein UEFA-Fußball-Award. Ich würde sagen, das klingt wie so ein Sportding. Was hat das, mit Play zu tun? Ja, ja, vielleicht war es auch mal eine Autokorrektur. Vielleicht müsste auch die UEFA stehen. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Die hatten halt keinen anderen Award. Ja, aber das ist vielleicht ist es so ein Ding wie Homeoffice, was niemand auf der Welt sagt, außer die Deutschen. Weil das ist ja einfach kein englischer Begriff. Also die sagen alle Work from Home, aber Homeoffice ist halt ein deutsches Ding. Und da gibt es auch so etliche so Begrifflichkeiten, die in der Originalsprache nichts darin verloren haben. Und vielleicht macht halt dieses Fairplay auch einfach so überhaupt gar keinen Sinn. Und es hat irgendwann mal, der des Englischen gar nicht so mächtig ist, gesagt, weil es in seiner Sprache Sinn macht, für sowas einen Fairplay Award zu vergeben und dann bam. Ich finde es jetzt ja auch nicht so absurd, denn immerhin ist er ein Profisportler, der seine Karriere opfert, um Menschenleben zu retten. Das kann man schon irgendwie mit Fairplay zusammenbringen. Aber hat er derweilen schon keinen Profisport mehr betrieben oder hat er nur nicht mehr das Niveau erreicht? Ja, jetzt dann nicht mehr, aber das ist ja quasi dann eine Auszeichnung für sein Leben. Aber ist das eine Auszeichnung, die nur Leute kriegen, die Profisportler waren? Ich habe keine Ahnung! Und Leute, dann Leute gerettet haben? Schaut doch was nach. Ist der nischigste? Ja. Bitte, wir suchen mal, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und alle anderen auch, wir suchen den nischigsten Preis. Alle anderen auch? Würde ich dich halt nicht einsortieren wollen. So, wir suchen den nischigsten Preis, den es gibt. Ich wäre echt gespannt, ob es was gibt wie, ja, das ist der internationale Preis für Balletttänzer, die auch Helikopterpiloten sind. Und der wird jährlich vergeben, aber bis jetzt hat ihn nur eine einzige Person bekommen. Die kriegt ihn jedes Jahr, weil es halt niemand anderen sonst gibt. Ich suche da wirklich die absurdeste Nische. Bitte schickt's mir via Mail. Ich bin gespannt. Ja. Da darfst du dann gerne mal eine Sonderfolge vorbereiten zu diesem Thema. ich meine, sein ganz großer Durchbruch kommt ja jetzt erst noch, denn 1986 wird ein Asteroid nach ihm benannt. Na toll. Jetzt, eine Sekunde habe ich gedacht, der Asteroid fällt runter und er rettet wieder Leute. Nee, so jetzt als ist er tatsächlich eine Katze aus dem Baum. Jetzt ist tatsächlich schon ein bisschen, es wird ruhiger in seinem Leben. Ja. Er zieht dann irgendwann komplett nach Russland um und eröffnet ein Schuhgeschäft mit dem Namen Zweiter Atem, was ich auch sehr schön finde. Aber warum nicht mit Schuhladen so? Keine Ahnung, das passt hinten von alles nicht zusammen. Dr. Schuh. 555 Dr. Schuh. Außerdem darf er, und da war er, glaube ich, genauso überrascht wie alle anderen, er darf 2014 in Sochi die olympische Fackel tragen. Das finde ich jetzt schon sehr cool. Schön. Ja. Sie geht ihm leider auf dem Weg zum Kreml aus. Oh. Ist das eigentlich so ein Ding, ist das nicht, die darf nie erlöschen? Oder ja, eigentlich. Ja. Weshalb er dann leider im Gulag stirbt. Nee, tatsächlich, ich empfehle euch, schaut euch mal das YouTube-Video an, das ist harmlos, aber total nett, weil es kommt dann ein Passant und gibt ihm dann mit dem Feuerzeug, gibt ihm Feuer. Ich wollte gerade fragen, ob da einfach ein Typ, so ein Typ steht, der einfach irgendwie eine quarzt und er geht hin und zündet an der Kippe wieder das olympische Feuer an. Nee, am Sturmfeuerzeug, aber ansonsten genauso. Ja. Also ist sehr, sehr schön, finde ich. Online macht Chavash dann später darüber noch Witze und so nach dem Motto, die sind doch selber schuld, wenn sie einen Armenier mit dieser Aufgabe betreuen. Was hat der gegen sich selber? Nicht sehr nett für sein Volk. Naja, der hat es halt mit Humor genommen. So, und tatsächlich gibt es auch gar nicht mehr viel mehr über diesen Mann zu berichten. Oh. Aber er hat mir eine sehr schöne Brücke gebaut. Denn ich finde, in Zeiten wie jetzt diesen besonderen, ja, wo die ganze Welt unter so einem hohen Druck steht und vor so einer großen Herausforderung, da brauchst du einfach mehr Menschen mit so einem Spirit, ja. Es braucht du mehr jetzt Menschen. Eine Sonderfolge über den Söder oder was? Du darfst mich jetzt nicht in meinem Build-up unterbrechen. Hallo. Es braucht mehr Menschen, die den Mut haben, sich Ungerechtigkeiten entgegenzustellen, ja, und für Schwache einzusetzen. Es braucht Helden wie Jürgen. Es braucht eigentlich sogar Superhelden. Und Superhelden ist super, weil die gibt's tatsächlich. Und da muss ich mich jetzt auch an dem Schöni betanken, der mir das Thema schon, ich glaube, da war unser Podcast gerade mal 2 Monate alt, hat er mir das schon als Thema rübergelunzt. Und jetzt setze ich es Schöni. Ja. So, kaum. Hallo Schöni. Aber kaum 3 Jahre später. Um die Klammer noch zuzumachen. Lebt der gute Mann noch? Der Schöni, ich hoffe doch. Nein, nicht der Schöni, sondern unser armenischer Freund, der Schumann. Ja, das habe ich ja am Anfang schon klargestellt, okay. Meine ich. So. Und jetzt habe ich für euch, ja, damit mir keiner jetzt wieder blöd kommt, es ist tatsächlich eine in Reihenfolge nummerierte Top-Liste von 15 bis 1. Ja? Mit den besten und tollsten globalen, internationalen Superhelden, die es im wahren Leben wirklich gibt. Das habe ich jetzt irgendwie schwer erklärt, ne? Also es gibt Real-Life-Superheroes, ist das Stichwort, ja? Und ich fange an mit Platz 15. Platz 15. Es ist der Night Warrior, ja? Der verheiratet ist mit der Night Maiden. Das ist eigentlich, er heißt eigentlich Roger Hayhurst, ist 19, als er anfängt, damit quasi mit seinem Superhelden-Dasein. Und er wird zum ersten Mal gesehen im Jahr 2011. Der trägt ein blau-schwarzes, hautenges Kostüm mit so komischen ich sehe ein Bild. Ich blende jetzt gerade das Bild dazu ein, ja, mit so komischen silbernen Augen. Und man erkennt ihn auch daran, dass er oft mit seiner Frau unterwegs ist, die irgendwie in quietschrosa mit viel zu hohen Pumps und einer komischen rosanen Maske, die eigentlich vom Gesicht auch nicht so wahnsinnig viel verbirgt, mit der er unterwegs ist. Und oft haben sie dann auch noch ihr Kind dabei, das auch noch irgendeinen coolen Superhelden-Spitznamen hat, den ich jetzt vergessen habe. Also ich bin gerade leicht entsetzt, dass das in die Richtung echt maskierte Helden geht. Ich dachte jetzt, du hast halt der gleichen Menschen, die halt irgendwie zweimal im Leben irgendwas Unglaubliches getan hat. Aber jetzt gibt's wirklich so viele Menschen, die so Marvel-DC-mäßig sich verkleiden. Ey, ich hab angefangen mit einer Top 5, hab festgestellt, scheiße, das reicht mir ja nie, ja? Hab's auf eine Gott. Top 10 erweitert und hatte jetzt echt zu tun, mich auf 15 zu beschränken. Alter Vater, ey, das ist mir halt zu 0% bewusst, dass solche Leute wirklich das unterwegs sind. So. Umso schöner jetzt. Und kleiner Spoiler, es wird auch noch nach den Platz 1 noch ein paar Honorable Mentions geben. Ich kenne nur diesen Politiker in UK, ist der auch mit drauf? Der Lord Buckethead, oder wen meinst du? Ah, es gibt tatsächlich so einen, meinst du den, der in so eine, mit so einem Union Jack auf seinem Kostüm? Also ich glaube, dass der Philipp den richtigen Namen hat, der ist, also keine Ahnung, du siehst halt ultra seriös halt irgendwie hier für irgendein Amt, was relativ hoch ist in England. Ich weiß nicht, ob der sogar nicht als Premier sich aufgestellt hat oder so. Und der sieht aus wie der Ritter bei das Leben des, wie heißt hier, die Ritter der Kokosnuss, der an der Brücke steht. Stell dir den vor, nur dass der halt mit der Thatcher und sonst wie irgendwie seit den 80er Jahren im Wahlkampf. Ja, den habe ich nicht, aber tatsächlich habe ich schon auch gewisse Kriterien an so einen Superheld. Ne? Also der muss schon auch wirklich was Außergewöhnliches leisten, sonst kommt er nicht in meine. Nee, dann ist der raus, der ist Politiker. Ja, also dann haben wir es schon. Also hier unser Night Warrior und seine Familie, die sind in der Nähe von Manchester unterwegs, meistens um das Haus rum von seiner Mutter, wo er noch wohnt oder wo er zumindest noch wohnte, als er noch allein war, als er angefangen diese hat. Diese Präsentation gibt es dann für unsere Hörer zum Download oder wie ist das gedacht? Naja, ich würde sagen, wir packen mindestens mal die Links in die Shownotes, wenn nicht sogar die Bilder in die Kapitelmarken. So, das, weil die Bilder sind wirklich der Killer, glaube ich. Man muss schon die Leute auch sehen, das ist schon, das gehört schon dazu, ja. Zeitweise ist unser Night Warrior sogar der Anführer der United Kingdom Initiative, die in Liverpool unterwegs ist. Und er ist auch Mitglied in der Justice Union, also zwei englischen Vereinigungen von Superhelden. Und in dieser Aufgabe durchstreift er die Stadt, mischt sich in Schlägereien ein, sorgt allgemein für Frieden, stellt sich asozialem Verhalten entgegen und er ruft auch schon mal die Polizei, wenn es hart auf hart kommt. Bei Tag versucht er tatsächlich, und da ist es jetzt mit dem Politiker gar nicht so weit weg, bei Tag lässt er sich tatsächlich mal als Bürgermeisterkandidat aufstellen. Er scheitert dann aber daran, dass er die Anmeldegebühr nicht berappen kann, weil er nicht genug Spenden dafür einsammeln kann. Oh, okay. Er hängt dann seinen Job an den Nagel, ja, weil, also seine besondere Superheldenfähigkeit ist quasi sich zusammenschlagen lassen. er ist einmal tatsächlich nicht im Kostüm unterwegs mit seiner Frau und da wird er dann erkannt von irgendwelchen Halbstarken, die dann versuchen halt wirklich mal seine Fähigkeiten auszutesten und die lassen ihn halt einfach gnadenlos durch und prügeln ihn ganz, ganz fies zusammen. Warum? Und darauf, weil sie einfach, das muss man sich wahrscheinlich gefallen lassen, ja, wenn man als Superheld auftritt, dass dann jemand das wissen will, ja, und sagen will, okay, warum bist du denn jetzt super? Zeig doch mal. Naja, ich glaube, da braucht es nicht viel. Ja, und danach hängt er wirklich auch mal sein Cape für eine Weile an den Nagel und er meldet sich dann aber 2017 zurück und soweit ich das sehe, gibt es auch heute noch eine aktive Facebook-Seite, also er ist wahrscheinlich noch im Einsatz. Aber, also auf die Gefahr, dass du es gesagt hast und ich es gekonnt überhört habe, aber ist er, also er ruft auch mal die Polizei, hast du gesagt? Ja. Aber er prügelt nicht aktiv, weil das darfst du ja nicht. Also er mischt sich quasi deeskalierend ein. Das werden wir jetzt dann noch öfter sehen. Das ist schon ein bisschen so Konzept. Also wenn da sich jemand in einer albernen Verkleidung mitten in der Schlägerei reinwirft, dann sind beide Parteien oder manchmal vielleicht auch mehrere in der Regel erstmal irritiert Und das reicht ja oft schon, um in so einer Situation zu deeskalieren. Ja. Okay, alles klar. Ja, nicht immer. So, Platz Nummer 14. Also, da möchte jemand anders einzählen. Platz 14. Wir haben The Black Rat. Ja. The Black Rat, also ihr habt jetzt das Bild noch nicht, der Philipp lacht jetzt wahrscheinlich über den von mir verliehenen Untertitel, der australische Batman. Korrekt. Die erste Sichtung von The Black Rat war 2013, ich glaube die letzte war so 2016, also der ist glaube ich tatsächlich nicht mehr aktiv. Wir kennen tatsächlich sein alter Ego nicht, also der ist nach wie vor nicht enttarnt. Wir wissen nur, dass er mal irgendwann in seiner Vergangenheit, dass er in seiner Vergangenheit mal überfallen wurde. Und aus diesem Trauma heraus einen positiven Antrieb entwickelt hat, der ihn dann letztendlich dazu gebracht hat, sich als Superheld zu verkleiden und um die Häuser zu ziehen. Ich komme hier mit meiner Präsentation nicht klar. Beschreibt ihr ihn doch mal. Es ist der rechte von den beiden. Ach so. Ich beschreibe mal den Mann links. Dominik, ich lasse dir dann den Mann rechts beschreiben. Links steht ein Mann mit einem modischen Schnitt einer Jeansjacke und einem großen Küchenmesser, das er auf die Person, die rechts steht, offensichtlich gleich einstechen will. Er holt dafür etwas aus und lächelt dabei irgendwie so etwas wirr. Ja, es sieht aus wie sein bester Kumpel, der jetzt ein Pressefoto mit dem anderen faken soll. Vielleicht. Und der Black Rat ist vermutlich der rechts und trägt einen schwarzen Hut mit einer schwarzen Maske, die ein bisschen so aussieht wie so eine Pestmaske von früher, nur dass die Nase kürzer ist, wo aber der komplette untere Bereich mundfrei bleibt, was als Pestmaske, glaube ich, nicht gut funktionieren würde. Und drunter hat er einfach so ein schwarzes Muscle-Under-Armor-Shirt an, so was jetzt nicht so krass eng anliegend ist, aber doch recht. Also ja, sieht aus, als wenn jemand mit wenig Geld und wenig Fantasie sich ein schwarzes Superhelden-Outfit. Boah, du könntest nicht falscher liegen. Und er, und er trägt, und das finde ich eigentlich noch ein bisschen das Absurde, über seine Maske obendrauf noch einen schwarzen Trilby. Ein was? Einen schwarzen Trilby. Ach, den Hut. Genau, also ja, Fedora ist ja so dieser klassische Herrenhut mit breiter Krempe, ein Trilby ist der mit der schmalen, der auch so in diesen Memes immer diese M'lady mäßig parodiert werden. Also diese Szene, die ihr da seht, ist aus einem YouTube-Video, das heißt We Stabbed a Real Life Superhero. Also das ist ein Reporter, der von dem Superhelden eingeladen wurde, doch mal die Ausrüstung zu testen, die er sich so über die Jahre angeschafft hat. Und das ist bei weitem nicht so harmlos, wie es aussieht. Denn der trägt im Grunde unter diesem Under Armour-Shirt ein modernes Kettenhemd. Also eine moderne, leichte Variante von, ja, was wohl am ehesten mit einem Kettenhemd zu beschreiben ist. Es ist ein hypermodernes Material. Auch im Hut hat er irgendwie so super modernes Material. Also in dem Video schlägt er dann mit dem Baseballschläger auf diesen Hut und der macht einfach nichts, dieser Hut. Der federt das einfach komplett ab. So, da kommt nichts durch, der knickt nicht ein. So, das sieht aus wie so ein scheiß Sonntagshut und der hält einfach Baseballschläge aus. Krass. Und ja, und das Kettenhemdmaterial, das hält logischerweise so Messerstiche. Ich meine jetzt nicht die Wucht und den Druck, aber doch die Spitze und du kommst halt nicht durch. So. Genau, du kriegst halt fette blaue Flecken anstatt einen Stich. Und dieser Reporter hat erst zögerlich und dann später aber sichtlich Spaß dran, auf diesen Superhelden einzustechen. Okay, Spaß beim Stechen. So, genau. Der ist leider nicht mehr aktiv. Er war in Sydney, Australien unterwegs, ist regelmäßig in der Woche so 20 bis 30 Kilometer Patrouille gelaufen, um einfach irgendwie die Straßen sicherer zu machen. Und er war dann nicht so in den schlimmsten Vierteln unterwegs, aber halt so in der Umgebung von da, wo er wohl gewohnt hat. Also ich würde sagen, der ist basically Batman, minus jetzt das Rumgefliege. Aber schaut euch unbedingt mal diesen Film an mit diesem Reporter. Und es gibt auch noch eine Kurzdoku über ihn, die ist auch sehr empfehlenswert. Ich bin echt gespannt, ob dann irgendwas wie der fränkische Broadwurstman oder ähnliches noch auftaucht, der denn nur in Nürnberg patrouilliert und sich für die Nürnberger Bratwurst einsetzt. Das wäre ja komplett absurd. Wir haben als nächstes Platz 13. The Shadow. The Shadow wurde zum ersten gesehen im Jahr 2011, worum, glaube ich, da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Das kann man immer auch gar nicht so einfach nachvollziehen. Sein alter Ego ist bekannt. Der Herr heißt Ken Andre. Der wäre heute jetzt 42 und ist zweifacher Familienvater, also auch damals schon gewesen. So, der ist Achso, ja, die Beschreibung überlasse ich wieder euch. Ja, okay, das Bild ist vielleicht gar nicht so glücklich gewählt. Aber beschreib doch mal das Bild. Sieht aus wie ein Ninja. Stockfoto von einem Hacker. Nein, Hacker hat doch eine Kapuze. Nee, der hat doch oft auch gerne noch eine Sturmmaske auf, aus irgendwelchen Gründen. Und eine Sprecheisen in der Hand. Hatte gute Mann hier jetzt nicht, aber... Na, dafür hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, so ein Oh mein Gott! Blick. Also dieser Shadow, das mit dem Ninja ist gar nicht so schlecht. Der ist unterwegs in Yeovil in England. Und er ist tatsächlich ehemaliger Soldat und beherrscht Martial Arts. Also er ist tatsächlich einer, der sich mit gewalttätigen Auseinandersetzungen so ein bisschen auskennt und sich halt wirklich als Ninja auch interpretiert quasi. Ja? Also der kleidet sich entsprechend und ist auch so ein bisschen im Schatten und im Dunkeln unterwegs. Der patrouilliert hauptsächlich die Straßen in seiner Heimatstadt, schlägt dort Sexualverbrecher in die Flucht, verteilt Kopfnüsse an Autodiebe, verfolgt auch mal so eine Gang von ein paar Jugendlichen, die so illegale Straßenrennen veranstalten für eine Weile und so ein Zeug halt. Wie verpasst man Autodieben eine Kopfnuss? Na, man geht hin und... Wenn sie im Auto sitzen und wegfahren. Ich denke so, während die halt das aufbauen, vielleicht war es auch ein Cabrio, ich weiß nicht. Das ergibt total Sinn. Vielleicht gab es auch das ein oder andere Missverständnis und jetzt ist er im Knast deswegen. Kann auch sein. Auf jeden Fall gab es über ihn auch so eine kurze Doku, die konnte ich jetzt leider nicht mehr auffinden, die ist leider nicht mehr im Netz irgendwie. Und da ist aber weil die Regierung das weggesperrt hat. Da haben sie versucht, diese jugendliche Straßenrennen-Gang-Bande irgendwie zu stellen. Und da hat er so wirklich über mehrere Stunden, Tage hinweg so einen Plan entwickelt, ja, und hat den dann auch in dieser Doku immer so schön erklärt. Und dann hat er sich tatsächlich an diesem Abend, wo sie die dann stellen wollten, in den Büschen verschanzt und die kamen aber einfach nicht. So endet dann diese Doku. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ein Mann sitzt einsam und allein in einem Busch und wartet. Ja. This is BBC. Also, er ist auf der Liste auf jeden Fall einer, auf den dieses Attribut super beim Superhelden wirklich noch mit am ehesten zutrifft. Einmal, weil er ein ausgebildeter Profikämpfer ist, aber auch, weil er ein Hörgerät hat, das irgendwie so eingestellt ist, dass er wirklich auch kleinste, leiseste Geräusche in größerer Entfernung damit verstärkt. Also er ist tatsächlich mit so einem Batman-Superhörsinn unterwegs. Aber wenn du das weißt und hingehst und ihn einfach aus nächster Nähe anbrüllst, dann ist er quasi komplett außer Gefecht gesetzt, weil dann komplett alles überhört. Ich glaube, dass ein modernes Hörgerät da sehr, sehr gut darauf reagieren kann. Ja, das entsprechend runterregelt. Alles klar. Platz 12. Meteor und Artus. Der Untertitel, auf den war ich sehr, sehr stolz, auf den Untertitel. Zwei Hessen tanken super. Das klingt wie ein 80er-Jahre-Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Das sollte es auch. Ich wollte damit eigentlich nicht mehr sagen, als dass die aus Deutschland kommen, die beiden. Ich glaube, die sind so seit 2016 oder ja, um 2016 rum, glaube ich, zum ersten Mal aufgetaucht. Das Alter Ego ist unbekannt und jetzt zeige ich euch das Foto. Tanken die Rüben im Auto? Okay. Alter. Jetzt würde ich vorschlagen, ja, dann beschreib du doch mal den linken und Dominik dann noch den rechten. Ja. Es ist ein Herr, ich würde ihn schon eher, ich weiß nicht, ob mich die Falten gerade etwas trügen, aber sonst hätte ich gesagt, Mitte 40, vielleicht nicht sogar, wenn nicht sogar schon 50, aber. Ja, ne, der ist safe 50. Also, ne, hätte ich auch gesagt, ne. Ansonsten ein sehr aufrechter, eine Brust raus Pose, ein schwarzes Hemd an, dazu eine schmale rote Krawatte, ebenfalls wie vorhin bei uns im australischen Batman so eine Maske, die nur über die Augen geht und oben auch wieder ein Hut. Das könnte jetzt aber in dem Fall auch ein ebenfalls schwarzer Fedora sein. Ja, und in diesem offensichtlich auch PR-mäßig gestellten Duo-Foto sieht man halt rechts den, wie er wahrscheinlich dann heißt, Artus. Ich weiß nicht, wer Meteor und wer Artus ist. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Eine blaue Daunenjacke an mit Kapuze über dem Kopf und davor eine Mütze, die ein bisschen an Power Rangers erinnert. Finde ich so ein mexikanischer Wrestler auch ein bisschen, oder? Ja, Luchador. Ah, ja, danke. Ein bisschen, aber es sieht auf jeden Fall maximal peinlich aus, das Bild, weil sie sind hier total gangstermäßig angeschickt, fotografiert und im Hintergrund links ist halt so ein typisches deutsches 60er Jahre Spießigheim. Ja. Ja, es ist irgendwie so ein, ja, irgendein ein mittelgroßer Ort in Hessen, glaube ich, wo die aktiv sind. Ich glaube aber, der untere Teil seines Gesichts ist silber bemalt. Das ist gar keine Maske, nur der obere Teil über der Nase ist eine Maske, oder? Da magst du recht haben. Aber was haben denn diese beiden tollen Hessen dann gemacht? Vielleicht sind sie ausgegeben? Vielleicht sind es auch zwei Masken übereinander, weil das sieht wirklich auch porzellanmäßig aus darunter. Aber ja, genau. Schön, dass du fragst. Tatsächlich habe ich mir immer so aufgeschrieben, was die so in der Nacht und bei Tag machen. Apple-Wall-Verbrecher jagen oder so. So ganz furchtbar klischeehafte Dinge. Bei in der Nacht machen die, glaube ich, tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, die sind tatsächlich eher bei Tag unterwegs und verteilen hauptsächlich Essen an Obdachlose, zeigen Präsenz, ja, also sind irgendwie da und sichtbar und versuchen auch in Streitsituationen deeskalierend einzugreifen. Artus außerdem, seine besondere Fähigkeit, der engagiert sich vor allem in Sachen Aufklärung, Tierschutz, Umweltschutz und soziale Projekte. Und daher... Da hat der Name! Hammer, Hammer. Also das sind die einzigen deutschen Superhelden, die ich irgendwie auftreiben konnte. Deswegen, allein deswegen sind die schon in dieser Liste. Ich fand sie schön. So. Platz 11. Da haben wir The Chinese Redbud Woman. Die ist, ja, ne, ich habe immer jetzt hier dummerweise meinen Untertitel schon mit hingeschrieben. Der bezieht sich natürlich sehr stark aufs Bild. Aber was ist Redbud? Rosebud ist hier die Rosenknospe. Aber was ist Redbud? Ich dachte auch, dass es einfach irgendeine Pflanzenknospe irgendwas ist. Ja, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Aber ich zeige euch gleich das Bild und ihr dürft beschreiben. Das ist jetzt wieder das, wenn ich sprachlos. Meinen initialen Instinkten nachgehe, dann werden hier wieder moralische Zeigefinger erhoben. Also überlasse ich das Wort dem Philipp. Es ist eine Dame, vermutlich asiatischer Herkunft, mit einer blauen Maske, wirkt ein bisschen ein Zwischending wie, ja, so venezianisch von der Form, gleichzeitig aber dadurch, dass sie nur so blau ist und eher so glitzernd, eher so ein bisschen plastikartikelmäßig. Und ansonsten ist sie, was hat sie denn da an? Also ihre Brüste sind dermaßen prominent platziert. Es ist auch in dem Bild, dass, also die Bildkomposition ist auch brutal in die Richtung. Dass man wirklich das Gefühl hat, dass gleich eine entsprechende Szene losgeht. Und ich glaube auch, dass das bezeichnendere Teil ist eben der Part, wo sie nichts anhat. Ja, also das ist ein, sehr präsent. Sie hat einen ausgeprägten Busen und einen relativ großen Ausschnitt bei ihrem, es schaut ein bisschen aus wie so ein Abendkleid, aber gleichzeitig dadurch, dass die Arme eher in so einem durchschimmenden Stoff sind und die Kleidung des Torsos dann eher in einem dunklen Schwarz und sie hat noch goldberingte und ansonsten schwarze Handschuhe an. Also tatsächlich könnte ich mir hervorragend vorstellen, nachdem du jetzt mal eingangs schon erklärt hast, dass oftmals die Präsenz von solchen Menschen schon dazu führt, dass der Konflikt sich auflöst. Er ist eine attraktive Frau mit offensichtlichen Augenzieren, also die männliche Augen attracten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die irgendwo hingeht, dass erstmal alle hier so Wile E. Coyote-mäßig Zunge raus und Augenstiele kriegen, dass die quasi ihren Sex-Appeal zum Schlichten einsetzt. Das Foto, aber wie gesagt, das Foto ist auch wirklich genau die Bildmitte, ist einfach ihre Brust. Das ist echt. Also entweder ich mache ein Ganzkörperfoto, aber das ist schon... Naja, das ist eine ganz normale amerikanische Einstellung, würde ich sagen, oder? Ja, aber ist meine Vermutung richtig? Ja, wobei die sich jetzt tatsächlich gar nicht so nachts in Schlägereien stürzt. Also einmal vorneweg, die ist seit 2011 wohl unterwegs oder ich weiß meistens nicht, ob die heute noch aktiv sind. Das ist immer sehr, sehr schwer zu sehen. Aber die wurde 2011 zum ersten Mal gesichtet. Ihr alter Ego ist unbekannt. Sie ist in Hongkong unterwegs, wobei in Peking auch schon eine Nachahmerin gesichtet wurde. Und sie ist tatsächlich die meiste Zeit unterwegs und verschenkt Wasser und Lebensmittel an Obdachlose. Also die ist jetzt gar nicht so auf Streit aus, was aber natürlich auch logisch ist, wenn du so als Frau alleine irgendwie nachts unterwegs bist, dass du dich da vielleicht nicht noch mit Absicht und Anlauf in kritische Situationen begibst. Ich frage mich ja, für was du überhaupt eine Verkleidung brauchst, wenn du eh nur Zeug verteilst. Ja, damit, ich verstehe die Idee schon dahinter, dass du keine konkrete Person bist, die dann auch Schwächen und irgendeinen Hintergrund hast, sondern so eine Symbolfigur. Genau, und es geht ganz klar um die Message, und auch wenn es im ersten Moment absurd ist, das ergibt total Sinn, es geht um die Message, dass das eigentlich jeder sein könnte. So, es ist zwar ein Superheld, aber dadurch, dass man weiß, dass dahinter ja einfach eine ganz normale Person steckt, die auch nichts besonders kann, so könnte es jeder sein und dadurch ist es halt inspirierend und das fand ich gerade für eine Folge mitten in dieser Pandemie doch ein sehr, sehr inspirierendes Thema. Ich habe mal nachgeguckt, der Name, also Chinese Redbud, das scheinen Judasbäume zu sein, also so eine pink-lila blühende Baumart mit sehr hübschen Blättern. Vielleicht so ein bisschen zum Vergleichen von der Farbgebung her, wie vielleicht so eine Kirschblüte. Sind Judasbäume das gleiche wie Joshua Trees? Nein, oder? Das ist wieder was anderes. Das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Sachen. Okay. Also, sie hat noch eine besondere Fähigkeit, neben ihren offensichtlichen Attributen. Und das ist Influencing. Sie hat wohl irgendwo 7000 Twitter-Follower, wobei ich ihren Account nicht finden konnte, aber mein Japanisch und Chinesisch ist auch einfach zu schlecht. Wie viele sagtest du? 7000. Das ist jetzt nicht so mega, aber aber 2011 war das schon eine ganz schöne Nummer. Aber wir sind ja noch nicht mal in den Top 10. So. Ja. Die Top 10 hat nämlich schon 10.000 Follower. Dann kommen wir jetzt hiermit zu Platz 10. The Fox. The Fox ist eigentlich, naja, also da muss man dann manchmal auch schon ein bisschen diskutieren, ob ist es jetzt ein Superheld oder ist es einfach nur ein Öko-Aktivist. The Fox ist aktiv seit dem Jahr 1969, also ich vermute heute nicht mehr. Und man kennt ihn auch, der Name ist Jim Phillips. Der ist meistens in diesem Outfit unterwegs. Ja, hat halt einfach hier eine Wollmütze auf und eine Feder im Ohr. Und ich weiß nicht, ob das Eigenhaar noch ist, was hier raus wächst. Ja. Aber er sieht halt aus wie ein ziemlicher Öko, wenn ich das nur so sagen darf. Ich wollte gerade sagen, du hättest mir sofort das vorlegen können und hättest gesagt, das ist ein Liedermacher aus den 70er Jahren, der war bekannt als der bayerische Indianer. Ich hätte aber auch sagen können, das ist ein peruanischer Lama-Schäfer und das hättet ihr mir wahrscheinlich auch geglaubt. Ja. Ja, dafür finde ich das Gesicht zu westlich wieder. Aber prinzipiell, du hast schon völlig recht. Also so, ja, ist jetzt eher im Vergleich zu den vorherigen sehr schimmernden Figuren jetzt eher fast schon bodenständig. Ja, und also der Fakt, dass er eine Zipfelmütze trägt, der macht mich halt auch fertig so. Es ist ein Superheld mit Zipfel. Ach, das ist eine Zipfelmütze. Ah. Ja. Das ist so wie der deutsche Superheld ist der einzige in der Liste mit einer Krawatte und das hier ist der einzige mit Zipfelmütze. Aber das wäre doch mal, also liebe Hörerinnen und Hörer, der deutsche Michel als Superheld, das wäre doch mal was, ne? Mit dieser typischen deutschen Schlafmütze, oder jetzt wird mir bestimmt jemand erklären, das ist keine Schlafmütze. Ah, ich gucke mal nach der Folge in die Wikipedia, was das genau ist. Aber das wäre doch mal noch eine Figur, die noch offen wäre. Also. Können wir denn jemals in der Geschichte eine Schlafmütze haben wollen? Ne, ja, das ist keine Schlafmütze, also Sekunde. Nein, aber der Michel hat ja das an. Bitte? So, das, was du gerade sagst. Ja, der hat ja schon so eine Mütze auf. Ja, aber das ist bestimmt, der deutsche Michel. Aber da waren die Wohnungen noch zapfiger wahrscheinlich damals. Du, also ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sehr wohl sagen, warum man eine Schlafmütze haben möchte. Und tatsächlich, dadurch, dass ich mein Haupthaar, wo noch vorhanden, einfach komplett abrasiere, das wird einfach zum Beispiel nachts einfach so im Schlafzimmer, weil ich schlafe einfach gern mit offenem Fenster, selbst im tiefsten Winter. Da wird es schon manchmal frisch. Kalt. Also ich kann es total nachvollziehen, dass man da was auf dem Kopf haben will. Also okay. Ich gehe auch nur mit Mützen zelten. Ja, wirklich? Ja. Also Mütze okay. Ist eins der wichtigsten, das ist genauso wichtig wie ein guter Schlafsack, ist eine gute Mütze, wenn du ohne Haare zelten gehst. Okay. Also man unterschätzt tatsächlich, wie viel Wärme, beziehungsweise wie kalt es einem wird, wenn man in Anführungszeichen oben ohne rumrennt. Ja, sagt er immer. Ich glaube, es waren so 130% der Körperwärme gehen über den Kopf verloren. Ja, ungefähr. Ich glaube sogar 170%. Ja, ungefähr. Also unser Jim Phillips alias The Fox ist in Aurora in Illinois unterwegs und nachts ist er, ja, wie ich schon angedeutet habe, also in Sachen Umweltaktivismus ja, am Start. Der rudert da schon mal nachts in den Fluss hinunter. Das ist auch der Fox River, daher hat er auch seinen Namen. Ah. Und verstopft dort die Abwasserrohre von den Fabriken. Und bricht dann auch in diese Industrieunternehmen, in die Büros ein und wirft da Industrieabfälle auf den Teppich oder er packt tote Stinktiere vor die Türe von den Firmeninhabern und solche Geschichten. Also er ist so ein bisschen, ja, nicht politisch, aber wirklich in Sachen Umwelt einfach aktivistisch. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber als Superheld bezeichnet hätte. Naja, also tagsüber ist er Biologielehrer, was irgendwie auch gut ins Bild passt. Und es gibt eine Autobiografie von ihm mit dem Titel Raising Kane. Bräuchte jemand, der mir den nächsten an... Ach so, aber ich dachte, du hättest noch das Raising Kane. Ja, eben. Genau. Du hast es jetzt so angeteasert, als ob das jetzt irgendwie klar ist. Ich habe hier nur mal einen Notizen runtergelegt. Ah, okay. Heißt, so. Alles klar. Dann die 9 bitte, Herr Weißmann. Platz 9. Lionheart. Lionheart ist sehr schön, weil er auch aus einer Gegend kommt, in der es sonst nicht ganz so viele Superhelden gibt. Und zwar aus Liberia in Westafrika. Und dort hat man ihn zuerst 2011 erblickt. Sein alter Ego ist bis heute unbekannt. Und das ist ziemlich bemerkenswert, wenn man sich mal sein Kostüm anguckt. Bitte beschreiben Sie. Kinder, der Bastelunterricht in der Schule kann derzeit natürlich nicht stattfinden. Wir sind alle zu Hause. Aber ich habe noch hier schon eine Papiertüte, viele Buntstifte und ein altes T-Shirt. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. Ciao. Also das ist wirklich, also du hast es, man kann es nicht besser zusammenfassen. So sieht es aus. Ja, weil er so ein schönes Kostüm hat, ist er, glaube ich, auch hauptsächlich tagsüber unterwegs. Ja, weil ich meine, das will man auch zeigen, ne, wenn man so gute handwerkliche Fähigkeiten hat. Und er klärt vor allem seine Landsmänner und Frauen über die Wichtigkeit von sauberem Wasser auf. Sehr gut. Was schon sehr heldenhaft ist, weil das ist die Haupttodesursache im Land. Ja. Und, das ist ja eigentlich trotz allem, selbst wenn wir jetzt darüber lachen, wie absurd es aussieht, es ist ja genial, weil du halt wirklich sagst, das könnte einfach jeder gewesen sein. Jeder hat doch irgendwie ein wenig Laken daheim, das er als Kopfbedeckung nimmt und ein altes T-Shirt und das er sich bemalt. Das hat jeder in 5 Minuten gebaut, das Ding. Genau. Ich finde, viel bemerkenswerter finde ich noch sein zweites Themenstandbein. Das ist nämlich die Gefahr von Menschenhandel. Oh. So, da klärt er auch seine Landsmänner und Frauen ordentlich auf. Großartig. So, dann hätten wir Platz 8. Der nächste ist eigentlich schon allein vom Namen her, hätte der schon fast Platz 1 verdient. Der heißt da nämlich Dex Laserskater. Dex Laserskater sieht genauso aus, wie man sich jemanden mit diesem Namen vorstellt. Aus den 80ern? Alter. Jetzt weiß ich, warum du parallel eine Videokonferenz wolltest, damit du unsere blöden Gesichter dazu siehst. Boah, das hätte man eigentlich nicht aufnehmen müssen. Mir ist komplett das Gesicht gerade entglitten, als ich es sah. Bitte also, mal ein Klischee von, es gibt einen Deutschen, der wohnt in der Nähe vom Central Park und geht da immer Rollerbladen. Und das seit 80er Jahren. Mit einer ultra knappen Short, die eigentlich schon eine Unterhose ist. Und die so sehr viel verrät. So richtig, richtig schlimme Rollschuhe. Und ein das sind Rollerblades, ja. Rollerblades. Das sind schon Rollerblades, ja. Die sahen so cool aus. Das wären Rollschuhe. Das Kostüm ist echt der Hit. Bauchfrei. Ja, das ist echt Hammer. Aber was hat denn der, also, was hat denn der alles um den Bauch geschnallt noch, um seinen blanken? Das sind, ja, ich sehe da eine Wasserflasche zumindest mal, das sind irgendwie diverse Utensilien. Ich sage euch mal, was er so üblicherweise macht, vielleicht kann man sich das dann ein bisschen zusammenreimen, bei dem weiß ich es jetzt nicht so explizit, was er da alles drin hat. Aber, also, sein alter Ego ist unbekannt, was auch irgendwie sehr merkwürdig ist, denn das Gesicht ist eigentlich nur von einer Sonnenbrille verdeckt. Aber halt aber, trotz allem ein eher generisches weißer Mann Mitte 40? Reicht wahrscheinlich auch nicht mehr ganz. Was ich halt extrem geil fände, ist, du hast ja gerade den liberischen Superhelden gesagt, wenn jetzt Dex Laserskater auch aus einem Land eigentlich stammt, wo keine westeuropäischen Gesichter gewohnt sind. So, jeder geht jetzt davon aus, das ist jetzt irgendwie Sussex oder so, irgendwas total Westliches und in Wirklichkeit ist der hier auch im tiefsten Afrika unterwegs. Das wäre schön, aber was glaubt er denn, wo er herkommt? Also bisher wart ihr da, zur Beschreibung hat das Bild schon ganz gut funktioniert, aber ja, da waren sehr, sehr viele Fehler drin bei eurer Annahme. Ich habe wirklich einfach hier so ländliches England. Nein? Nee, glaube ich nicht, weil Rollerblades schlecht im ländlichen Raum funktionieren. Also vielleicht kommt ihr woanders her, aber ich hätte dann wirklich eher gesagt sowas wie, das passt wieder nicht, dass er nicht aufgeklärt ist, wer er ist, aber sonst könnte ich mir auch vorstellen, so ein, ja, der ist halt immer im Central Park unterwegs. Er ist immer unterwegs in Helsinki, in Finnland. Okay. Was ich auch sehr schön finde. Und da schon seit 1997. Ich glaube tatsächlich, dass es den heute noch gibt. Er war zumindest bis vor wenigen Jahren noch definitiv im Einsatz. 2018 hat er da sogar noch, genau, das ist von seiner Facebook-Seite das Bild von 2018. Also der ist wahrscheinlich sogar auch 2020 noch in Helsinki anzutreffen. Er gibt, hauptsächlich fährt er irgendwie mit seinen Rollerblades in der Gegend rum, logisch, gibt Kellnern und Straßenmusikern Trinkgeld, auch Türstehern, und er hilft schon mal der Polizei, indem er halt irgendwie auffällige Dinge meldet. Und tagsüber ist er auch unterwegs, da ist er dann eher da, um verirrten Touristen den Weg zu zeigen und auch mal Fundstücke zurück ins Fundbüro zu bringen. Guter Typ. Ja, also spätestens mit dem Tipping von Cafe Waiters und Co., das ist halt auch sehr breit gefächert, was da als Heldentat gesehen wird. Ja, also es ist natürlich, ich sage ja mal, ich habe Kriterien für diese Liste, ja, aber es ist schon so, es ist was außer der Norm, ja. Also er gibt mehr als andere, ja. Er inspiriert durch seine Taten und er wirft sich halt in ein richtig gutes Kostüm dafür. Ja, aber vielleicht ist es ja auch mal schön, eher niederschwelliges Heldentaten zu vollgehen, weil denen folgt man halt leichter als ich engagiere mich gegen Menschenhandel oder hau Leuten auf die Nase. Ja, ja, genau. Und darum geht es auch ganz vielen so. Dieses einfach wirklich, wirklich, genau, Aufsehen erregen und Beispiel sein. Oder was heißt Beispiel? Das ist ja nicht so, dass alle dann rumrennen sollen und es genauso machen. Aber Inspiration ist tatsächlich das treffendste Wort. Noch eins kurz noch zu Dex. Seine besonderen Fähigkeiten sind klar, er fährt Rollerskates oder heute Inlineblades und er hat mindestens mal noch bis ins Jahr 2013 seine MySpace-Seite gepflegt, wo er dann auch immer seine guten Taten aufgelistet hat. Ich glaube, heute macht er das auf Facebook. Ich glaube, du musst halt Vorbild nicht als solches sehen, dass du sagst, du willst genau so sein wie die Figur, sondern du machst halt auch die Sachen, die die Figur macht. Ja, genau, das hätte ich jetzt halt eher als Inspiration verstanden. Mhm. So einfach zu sagen, so, schau dir die mal an, der geht aus seiner Komfortzone heraus. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch so drauf, dass dieses Kostüm in seiner Komfortzone liegt, ich weiß es nicht. Aber er geht da raus und macht einfach Dinge, die selbstlos sind. Aber ich muss sagen, ich meine, der gute Mann muss schon wirklich im Einklang mit seinem Körper, also im Sinne von ein gewisses Selbstbewusstsein haben, in so einem engen, knappen, sehr reduzierten Outfit rauszugehen, ohne dass er jetzt jemand wäre, der mega körperlich durchtrainiert wäre oder ähnliches. Ja, das auf jeden Fall. Er hat Eier und man sieht's auch, würde ich sagen. Ja. Schnell weiter. Platz Nummer 7. Terrifica. Da haben wir noch eine Dame, was sehr schön ist, weil in solchen Listen ja Damen immer sehr, sehr unterrepräsentiert sind. Mhm. Deswegen freue ich mich sehr über Terrifica, die zum ersten Mal 1995 gesichtet wurde, also auch schon sehr, sehr lang her. Man weiß von ihr nur, dass sie eigentlich Sarah mit Vornamen heißt oder Sarah. Und jetzt zeige ich euch mal ihr Bild. Ist auch sehr unauffällig und dezent unterwegs. Was seht ihr? Ja, ist eine sehr attraktive blonde Frau, die in einem unvorstellbar roten Anzug fotografiert ist, mit einem abgesetzten schwarzen Büstenhalter-Aufsatz, der wirklich aus Wonder Woman direkt so ein Valkyren-Kostüm stammen könnte. Und der Umhang ist hinten also auch aufgepauscht, also Cape. Offensichtlich ein Cape, genau, ein sehr gestelltes Foto. Ein sehr gestelltes Foto. Da sind wir jetzt tatsächlich sehr, sehr nahe am Central Park, wenn nicht sogar im Central Park. Die ist nämlich in New York City unterwegs. Ich finde aber, die schaut ein bisschen aus, wie ich mir einen Superheld aus den 70ern vorstellen würde. Ja, also es ist tatsächlich zum ersten Mal, dass die könnte auch so vorkommen irgendwo. Also wenn die tatsächlich eine Comicfigur wäre, das wird bis jetzt am wenigsten auffallen. Alter, ich hätte das würde mich so langweilen, ein Comic mit ihr verglichen mit einem Comic über Dex Laserskater. Ja, klar. Jetzt mal ehrlich. Also ich habe sowieso, also wenn irgendjemand Comics zeichnet und Bock hat, mal einen Comicband über Real-Life-Superheroes zu machen. Hallo Lisa. Ruft mich bitte an. Ich hätte da so Bock drauf. Das wäre so geil. Ein Comic mit echten Superhelden. Da geht mir einer ab bei der Idee. Vielleicht brauchen wir irgendwann einen Crossover mit der Zeichnerrunde. Ja, vielleicht. Aber ich habe ja gehört, man darf nicht zu Zeichnern hingehen und sagen, ey, ich habe da eine total geile Idee für einen Comic. Das hören die, glaube ich, oft. Deswegen mache ich das nicht, sondern ich rufe hier stattdessen dazu auf, dass die Leute sich bei mir melden. Und was für Terrific Sachen macht die Terrific halt so? Danke, dass du fragst. Sie ist nachts hauptsächlich unterwegs, um sexuelle Übergriffe zu verhindern, also um quasi ihre Fellow Ladies vor dem leider doch oft sehr na, wie soll ich sagen, dem leider oft stärkeren Geschlecht irgendwie sie zu bewahren. Und also sie spricht halt hauptsächlich betrunkene Frauen an und schaut, dass die heil nach Hause kommen und versucht sich einzumischen, wenn sie das Gefühl hat, dass irgendwo Mann, Frau nicht so gut miteinander auskommen. Sehr gut. Also ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, also die macht einen dermaßen attraktiven Eindruck, dass ich Angst habe um ihre sexuelle Gesundheit. Das ist ein ich glaube, das funktioniert aber anders. Ich glaube, das Problem bei so Übergriffen, und jetzt begebe ich mich da natürlich auf völlig unbekanntes Territorium für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass du gerade, wenn du in so was total Extravagantem und total Auffälligem auf Leute zugehst und sagst du so, hey, lassen Sie mal die Frau in Ruhe, gehst du der Frau hin, dass du dann so eine Aufmerksamkeit auf dich ziehst, dass die Leute nicht mehr wegschauen können, was sie vielleicht sonst gemacht hätten und dann auch im Notfall helfen können. Und es ist ja auch einfach dieses, es gibt hier in ganz vielen Cafés inzwischen auch so Angebote, zum Beispiel, dass auf der Damentoilette so ein Schild hängt, so, ja, ein, bestellt den Cocktail XY, dann wissen wir bringen dich hinten raus und sorgen dafür, dass du heimkommst. Mhm. Und genau in so eine Richtung, glaube ich, kann so eine Unterstützung aussehen, die auch total Sinn ergibt. Bei dieser Dame kann ich euch sagen, was sie in ihrem Utility-Belt hat. Da ist es nämlich überliefert. Und zwar ist da ein Handy, Lippenstift, eine Kamera, ein Notizblock, Pfefferspray und Smarties. Der schönste Fakt aber an ihrer Superheldengeschichte ist, dass sie auch sowas wie einen Erzfeind hat. Das ist ein Typ, der nennt sich Fantastico. Und das ist so ein heute würde man sagen, ein Pickup-Artist. Ja, der halt irgendwie einfach um die Häuser zieht, um möglichst viele Frauen aufzureißen. Und sie ist ihm wohl irgendwann mal in ihrer früheren Lebensgeschichte auf den Leim gegangen. Und seitdem kreuzen sich immer wieder ihre Wege. Und sie versucht jetzt quasi ihm so reinzupfuschen, wenn er mal wieder unterwegs ist, weil quasi aus verletzten Gefühlen. Sehr, das ist auch so ein bisschen in Ordnung. Sie übersteigert auch das so ein bisschen. Ja? Also sie hat als besondere Fähigkeit, habe ich mir hier notiert, ihr übermenschlicher Glaube in sich und ihre Aufgabe. Sie vergleicht ihren Liebeskummer nämlich, den sie irgendwann mal, also ich weiß gar nicht, ob der Liebeskummer dann von ihm ausgelöst ist, das war, glaube ich, nochmal eine andere Beziehung, aber sie vergleicht diesen Schmerz, den dieser Liebeskummer in ihr verursacht hat, mit dem Verlust der Eltern von Batman. Mhm. Also sie sagt, ah ja, sie kann das jetzt total verstehen und genau wie Batman hat sie das quasi genommen, um daraus irgendwie so ihre Superheldenidentität zu schaffen, ihren Antrieb zu ziehen und quasi um ihren inneren Schmerz zu verarbeiten. Mhm. Ja, lass ich mal so stehen. Natürlich. Jo. Platz 6. Da haben wir den Super Barrio Gomez. Super Barrio Gomez ist auch schon seit den 1980er Jahren unterwegs. Also der wird oft so als einer der frühesten Superhelden irgendwie bezeichnet. Wie wir jetzt gelernt haben, stimmt es gar nicht. Aber er war schon auch vergleichsweise früh dran. Seine Identität ist tatsächlich nicht bekannt. Also es gibt da zwar verschiedene Theorien, zumal es gibt auch eine autorisierte Biografie. Und trotzdem weiß man nicht genau, wer unter der Maske steckt. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild. Oh, den habe ich schon mal gesehen. Also ja, nicht in echt, aber... Beschreib doch mal. Also dein Untertitel ist ja Lucha Libre meets The Flash und es ist tatsächlich so ein typischer historischer Luchador, wie wir es vorhin schon gesagt haben, also aus der mexikanischen Folklore ein inspirierter Wrestler, der die so Superman-mäßig auf seinem Trikot SB, also Super Barrio Gomez, die, oder SG muss er dann fast sein, so, aber es sieht aus wie ein B. Ich glaube schon SB. Ah, Super Barrio, okay, ja. Quasi SB für Super Barrio abgekürzt hat, so. Und im Hintergrund jubeln ihm Menschen zu. Wobei, im Vergleich zu den klassischen Superheldenfiguren, hat der hier schon das ein oder andere Bierchen getrunken und hat schon so ein bisschen ein Pläuzchen durch seine Superhelden-Cape durchgucken, würde ich sagen. Danke, dass du es noch erwähnst. Sonst hätte ich jetzt einfach sagen müssen, dass er irgendwie viel zu fett ist für seinen Anzug und seine enge goldene Unterwäsche, die er oben drüber trägt. Der ist jetzt natürlich ist der Unterwäsche, die trägt man natürlich drüber. Das ist jetzt nicht so der Typ, der nachts Verbrecher verprügelt, aber er ist echt eine Berühmtheit in Mexiko, weil er ist auch als Satirist unterwegs und er organisiert Wohltätigkeitsveranstaltungen und er ist also eher durch seine Medienpräsenz bekannt als durch seine tatsächliche Präsenz. Er hat aber in der Anfangszeit auch sehr, sehr medienträchtig dafür gekämpft, dass Leute in der Wohnungskrise nicht auf der Straße landen. Also er hat wirklich auch aktiv einige Zwangsräumungen irgendwie aufgehalten und war da sehr, sehr aktiv in der Zeit. Er wurde dann auch mal 1988 für das Präsidentschaftsamt vorgeschlagen und hat dann aber die Kandidatur abgelehnt und hat sich stattdessen sehr, sehr stark gemacht für den, der an seiner Stadt dann da angetreten ist. Er ist dann trotzdem zwar 8 Jahre später, ist er wirklich mal noch für die Präsidentschaftswahl angetreten, allerdings in den USA, wenn auch eher inoffiziell. Der hat sich einfach selbst zum Kandidaten ernannt und hat Fake-Wahlkampfveranstaltungen organisiert. Und so, da, vielleicht kennt man ihn daher dann am ehesten. Also ich meine auch, dass ich den schon mal gesehen hätte irgendwo. Der ist auch wirklich relativ bekannt. Es gibt noch einen Fun-Fact zu ihm. Jemand, der dann so durch die Medien geistert und gerade in dem Outfit als Luchador, der muss dann auch wirklich ab und zu mal in einem Showkampf antreten. Und man sagt, dass er sich dabei dann von einem Profi-Wrestler hat ersetzen lassen. Also dass er da dann gar nicht selbst angetreten ist, sondern dass er einen dafür bezahlt hat, um die Leute zu vermöbeln. Finde ich auch einen sehr schönen Fakt. Damit kommen wir zu Platz Nummer 5. Den Polar Man. Und der Polar Man ist im Grunde genau das, was der Name schon sagt. Ich zeige euch das Bild diesmal gleich. Ist Mr. Plow? Nein! Beschreibt mir doch mal den Polar Man. Na, noch ist das Bild ein bisschen gering aufgelöst. Aber der Mann, ich würde sagen, Grundkleidung weiß, aber mit schwarzen Schienbeinen. Besetzungen und auch der Torso ist schwarz angekleidet, wie auch die Handschuhe. Er hat einen Blaumann auf mit einem Licht obendran. Ein Blaumann auf? Blauhelm, was sage ich denn für Quatsch? Ein Schutzhelm. Wie heißen denn die Dinger? Ein Hardhat. Ein Helm. Ein Helm. Also so ein Bauarbeiterhelm im Endeffekt. Oder ein Bergmannshelm mit einem Licht obendran. Hat eine Sonnenbrille auf und ein Buff auf dem Kopf. Ein Buff? Ein Buff, ein Loopschal, also so ein Ding, was der dir so hochzieht. Ach, so ein, ja, okay, ein Balaklava. Ja, bloß Balaklava gehen ja über den Mund noch drüber und so. Das tut's mir nicht. Ich glaube, dass das auch, ja, ich glaube, dass das auch theoretisch über den Mund gehen könnte. Ja. Er hat auch keine Sonnenbrille. Das sind tatsächlich, glaube ich, hat er sich da so schwarze Augenringe gemalt. Ah, okay, dafür ist das Bild jetzt ein bisschen zu klein für mich. Er hat eine schwarze große Tasche dabei und vor allem in der rechten Hand eine Schneeschaufel. Genau, die ist wichtig. Und er steht auf einem Schneeberg. Shovel Knight. Genau. Ja. Er ist nämlich so seit dem Jahr 2000 in Iqaluit im Bundesstaat Nunavut in Kanada unterwegs. Und also man kennt ihn auch, das ist Derek Emmons, der gibt viele Zeitungsinterviews und ist auch schon mal im Fernsehen. Also er ist in seiner Community sehr bekannt. Und der ist auch mal so nachts auf Patrouille und mischt sich so überall ein bisschen ein. Aber was er hauptsächlich macht, ist Schneeschippen und Kinderspielplätze sicher machen. Oh. Ja, finde ich schön. Und der ist auch schon, also ich weiß nicht, ob er heute noch aktiv ist, aber er ist nachweislich irgendwie über 20 Jahre in diesem Kostüm unterwegs gewesen. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und dann kommen wir zu Platz 4. The Flashing Blade. Das ist aber mal ein geiler Name. Das ist mal ein geiler Name, ist ein geiler Typ. Da kann ich euch auch jetzt kein Bild zeigen, denn The Flashing Blade ist tatsächlich so unbekannt, dass man noch nicht mehr weiß, wie er aussieht. Der war nur einmal im Einsatz, also nur im Jahr 2007 hat er sich einmal gezeigt und da aber sehr spektakulär. Die ihn damals gesehen haben, beschreiben ihn als etwa 40 Jahre alt, männlich weiß, mit Schnurrbart. So, könnt ihr euch hoffentlich was darunter vorstellen. Und das war jetzt so, dass im Jahr 2007 in South Shields im Vereinigten Königreich zwei Polizisten auf eine bis an die Zähne bewaffnete Gang getroffen sind. Und die waren jetzt dieser Gang mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, die haben so ein bisschen ihre Anstalten gemacht, die jetzt zu vermöbeln. Und dann wie aus dem Nichts taucht plötzlich The Flashing Blade auf und brüllt diese Gang an, dass sie die Polizisten in Ruhe lassen sollen, fuchtelt mit einem 1 Meter langen Schwert vor denen rum, verletzt einen sogar ein bisschen am Arm. Und tatsächlich ist das ein Auftritt, der die Leute so irritiert und verängstigt, dass die Gang dann auseinanderstäubt und verschwindet. Und die Polizei sogar noch ein paar davon hinterherrennen kann und 3 davon sogar festnehmen kann und verhaften kann. Aber er hat kein Kostüm getragen. Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Weil das ist ja auch so ein Kriterium, wo man denkt, das ist halt jetzt einfach Zivilcourage, aber das ist ja nicht wirklich. Naja, gut, er hat ein Meter langes Schwert dabei. Also, das ist schon okay. Zivilcourage plus, würde ich sagen. Plus ein Schwert. Okay. Zivilcourage plus Schwert ist gleich Held. Aber Flashing Blade hat nichts mit der Serie zu tun. Nee. Okay. Nee, also ich weiß auch tatsächlich nicht, ob er wirklich ein Cape getragen hat oder ein Kostüm oder irgendwas. Ich meine, dass er vermutlich sich irgendwie unkenntlich gemacht hat, weil sonst rennt man ja irgendwie wahrscheinlich auch nicht mit dem Schwert einfach so nachts rum. Irgendwie da war schon mehr dahinter, glaube ich. Mhm. Und sonst hätten die ihn vielleicht auch etwas genauer beschrieben oder ja, wer weiß, vielleicht kam der von so einem Reenactment oder so einem Mittelaltermarkt oder sowas. Kann auch sein. Oder hat sich einfach so ein Ding auf eBay Kleinanzeigen oder was auch immer irgendwoher gekauft und hat er das Ding zufällig dabei. Ja, aber für seinen Mut habe ich ihn jetzt in diese Liste aufgenommen und auch sehr, sehr prominent platziert, weil sich einfach mal in so eine Gang-Schlägerei mit den Bullen irgendwie einzumischen, da gehört schon ein bisschen was dazu. Don't do this ja, at home. Das ist auch der Grund, warum Jürgen auf Platz 3 aufgeführt ist. Auf Platz minus 1. So, Platz 3, der Jürgen. Platz 3 ist ein gutes Stichwort. Achso, will jetzt keiner mehr ankündigen. Okay, Platz 3. Der Wheel Clamp Man. Der Wheel Clamp Man ist auch schon wieder so einer, der im Namen eigentlich alles schon verrät. Der wurde 2012 zum ersten Mal gesehen in Perth in Australien. Stopp, eine kurze Frage. Öffnet ihr einfach Parkkrallen eigenmächtig? Ja. Das ist mal ganz schön spezifisch. Aber wie er es tut, ist toll. Ich möchte euch bitten, doch mal das Kostüm zu beschreiben. Er sieht aus wie der Riddler mit den Strümpfen von Pippi Blocksberg. Stimmt, ja. Aber es erinnert mich tatsächlich auch sehr, sehr stark an den Riddler. Und er hat ein Poliergerät oder dergleichen? Nein, eine Akkuflex. Ah ja. Er hätte jetzt eher an einen, male einen 40-jährigen Peter Pan mit Schnurrbart und gebe ihm noch ein paar Klischee-Dinge, damit er noch etwas flamboyanter wirkt. Also ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob der jetzt so einen Fedora-Hut oder Fedora-artigen Hut hat oder ob das ein grüner Schutzhelm ist. Tatsächlich, es könnte auch ein Helm sein, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Fedora ist nicht, dafür ist die Krempe zu schmal. Ja, das ist ein bisschen auch bei mir hier ein nicht ganz so gut aufgelöstes Bild. Es gibt diesen Moment in dem ersten X-Men-Film, der Mitte der 90er Jahre rauskam, also der erste mit Hugh Jackman und Co., wo sie im Flugzeug sitzen und ihre Kostüme gekriegt haben und die X-Men jetzt quasi gemeinsam unterwegs sind und dann der Wolverine, der sich jetzt angeschlossen hat, dann sagt so ungefähr, was diese coolen, warum diese coolen Trikots, die sie jetzt anhaben, halt irgendwie so monochrom cool aussehen. Ich weiß nicht, welche Farbe die genau haben. Und dann sagt der Cyclops zu ihm, was hast du erwartet? Gelbes Spandex? Ja. Das ist nämlich genau, ja, das ist genau der Punkt, weil in den Comics halt diese Figuren so gänzlich bunt absurd grell sind. Der Wolverine in gelb, genau, blau unterwegs. Ne? Genau, und niemand in echt sich so kleiden würde, aber hier dieser Wicklamp Man hat entweder Farbenblindheit oder das Memo nicht gelesen, weil der könnte mich locker flockig auch in so einem klischeehaften, aber ich find's cool, Heldenuniversum unterwegs sein. Aber ich würde sagen, Spandex haben wir auch jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen bis hier. Ja, und ich würde sagen, er gewinnt auf jeden Fall den Preis für meine Oma hat die Socken gestrickt und sie sind echt cool. Ja. Also er wurde mal von der Zeitung aufgespürt. Er weigert sich aber hat sich damals auch geweigert, seine Identität preiszugeben. Sehr und er tatsächlich bis heute ist das alter Ego unbekannt, denn es ist naheliegend, er fährt nachts halt durch Perth und flext Radkrallen auf. So, das ist das, was er tut. Er wird dafür auch von der Polizei gesucht, aber komischerweise gibt es so gut wie keine Hinweise aus der Bevölkerung. Ja, vor allem mal ganz ehrlich, das ist doch einfach mega laut, selbst wenn du mit so einer kleinen Flex einfach so ein kleines Drum durchsäbelst. Das macht ja Lärm und alles. Ja, aber ich glaube, dass die Leute, die umstehen und klatschen, lauter sind. Ja. Und die Leute, die das der Polizei melden, diese Ruhestörung, die wahrscheinlich sehr, sehr wenig, sehr schwer zu finden. Also, der Gag an ihm ist eigentlich, dass er nur eine Kopie ist, denn im Grunde gibt es in England den Angle Grinder Man, der vor ihm schon das Gleiche machte, aber der hatte kein so schön buntes Kostüm. Deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Sehr gut. Das führt uns zu Platz Nummer 2. Ah, das ist gut. Du hast schon erahnt, dass auf Platz 2 nicht nur ein Superheld ist, sondern die Extreme Justice League. Extreme! Das ist tatsächlich eine ganze Liga. Es gibt ja die Justice League. So, ja, und sich dann selber eine Extreme-Version davon zu nennen. So, da bin ich jetzt schon gespannt. Und vor allem, als wir die normale Justice League in ihrer Ausprägung noch nicht mit extremen Charakteren gesegnet. Du, mit Batman und Superman. Jetzt muss ich euch ein bisschen enttäuschen, denn die heißt nur Extreme Justice League, weil der Gründer Mr. Extreme heißt. So, jetzt zeige ich euch mal ein Bild. Das sind nur einige der vielen, vielen Vertreter. Die müsst ihr mir jetzt nicht im Detail beschreiben, aber so ein genereller grober Eindruck, den finde ich doch ganz gut. Ein bisschen Urban Lifestyle meets Krocher. Weiß ich nicht, ob ich mir da was drunter vorstellen kann. Also, keine Ahnung, so diesen Moment, wo du zum ersten Mal Watchmen siehst, wenn du denkst, was die für absurde Kostüme anhaben, weil die halt nicht den Gegebenheiten, den gewohnten Sehgewohnheiten der Marvel und DC, genau, Universum entsprechen. Und das hier ist dann quasi eine 90er-Jahre-Variante von Watchmen-Kostüm. Also ich finde, die sehen ein bisschen so aus, als wären sie bei der Comic-Con nicht reingekommen, weil sie irgendwie sich keine richtigen Kostüme leisten konnten. Ja, also spätestens jetzt schlage ich euch beiden eins vor. Wir müssen eigentlich diese PDF mitgeben und am Anfang einen Einspieler sagen, dass die Leute da mitblättern müssen. Weil ich glaube, das gewinnt massiv davon, wenn du diese Bilder siehst und es nicht von unseren Beschreibungen. Man muss die schon sehen, ja. Ja, aber so ein bisschen auch, also man hat das Gefühl, die vier, wie sie jetzt hier zu sehen sind, die waren im gleichen Laden und haben sich Superhelden-Klamotten gekauft oder ne, Kostüme oder Bestandteile. Und in dem Laden gab es halt irgendwie BMX-Zubehör, verrückte Hüte, beziehungsweise Masken und Sonnenbrillen. Aber auch so ein bisschen Cameo-Klamotten. Aber sie haben sich nicht so recht abgesprochen, wie sie dann am Schluss aussehen wollen. Und jeder hat auch gedacht, es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und auch ein paar davon, würde ich sagen, haben einfach gedacht, na ja, ich ziehe von allem ein bisschen was an, dann passt es in Summe. Ja, ich lese euch mal ein paar Namen der Mitglieder vor, die wir da so haben. Ich weiß jetzt nicht genau, welche vier das sind, aber ich weiß, der dritte von links ist Mr. Extreme. Der Gründer, das weiß ich. Ansonsten hätten wir da noch Mitglieder mit schönen Namen wie Violet Valkyrie. Dann haben wir Knight and Brick. Wir haben The Grim. Wir haben Hot Flash. Wir haben Light Fist. Wir haben Freedom Fighter. Midnight Highwayman. Und den Award für den schönsten Namen kriegt ein Herr mit dem Namen Ombre Obscuro. Also Midnight Highwayman klingt irgendwie nach einem 80er-Jahre-Hit, der immer noch auf Bayern 1 kommt. Stimmt. Und ich empfehle allen unbedingt, sich die Webseite von denen mal aufzumachen. Es gibt Videoteam-Vorstellungen der einzelnen Mitglieder auf der Webseite. Ach, ich liebe es. Unbedingt da mal reinschauen. Ja. Das ist es wert. Aber weißt du, was mich gerade so ein bisschen wundert? Dass es darüber noch keine Netflix-Serie oder Doku gibt. Das gäbe doch so gutes Material. Über die gibt es tatsächlich relativ viel Material, deswegen habe ich euch da auch noch ein paar mehr Fakten mitgebracht. Die sind hauptsächlich in San Diego unterwegs und tatsächlich geraten die auch immer mal wieder so mit der Polizei aneinander, ja, weil die jetzt auch nachts durch die Gegend laufen und dadurch, dass die halt zu mehrt unterwegs sind, können die sich natürlich auch viel leichter mal in potenziell gefährliche Situationen einmischen. Oh, sehe ich auch, dass da bei dem Mr. Extreme auf dem T-Shirt steht, Extreme Justice League, Costumed Crime Fighters. Genau. Also die machen auch wirklich so Fortbildungen und so, ne? Also in erster Hilfe, in Selbstverteidigung, in Deeskalation und die machen auch immer so Trainingsdrills, ja? Also denken sich irgendwelche Szenarien aus und spielen die dann durch und kämpfen dann mal so irgendwie, um sich halt irgendwie vorzubereiten. Also die nehmen das schon ernst. Und es gibt schon auch so ein paar, ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich die eine Doku gibt oder mehr so ein paar kleine Interviews und Videoschnipsel, aber da sieht man die auch mal so ein bisschen im Einsatz und man hört die so ein bisschen reden und die erzählen dann auch, dass es schon auch oft passiert, dass die Leute sich halt lächerlich machen, ne? Oder dass die auch mal erschrecken und Angst haben, wenn die so ankommen sehen, ne? Gerade hier der Typ ganz links, der hat so eine Knochenkopfmaske, so eine schwarze, das sieht man jetzt da nur so halb, glaube ich, in dem Bild. Der hat mal irgendwie erzählt, dass er mal nachts einen Betrunkenen aufgeweckt hat. Ja? Und der ist aufgewacht und so erschrocken, dass der halt sofort weggerannt ist und seine Schlüssel, sein Handy, seine Geldbörse, alles irgendwie liegen hat lassen. Ja? Weil der bei diesem Anblick so in den Sitzen ausgebrochen ist. Ja? Und auch die Cops haben ihm, glaube ich, schon mal die Knarre an den Kopf gehalten und haben gesagt, er soll die Maske abnehmen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, so charmant die alle sind oder sowas, so wirklich eine Polizei ersetzen oder ähnliches, ist einfach mal keine gute Idee. Sei eine coole Schlüsselfigur, beziehungsweise eine gute, coole Symbolfigur für was Positives, das kann man auf jeden Fall machen. Ja, also die gehen schon einen Schritt weiter als die anderen, die ich euch heute schon so näher gebracht habe, oder die meisten davon. Ja. Die sind auch in San Diego im Gaslamp-Viertel unterwegs, das wohl auch so eher zu den heißeren Vierteln irgendwie so ein bisschen gehört. Und die trauen sich, glaube ich, auch gar nicht alleine da irgendwie loszuziehen, sondern die sind schon auch immer irgendwie im Verbund. Spannende Truppe. Und es gibt es wohl auch öfter, dass es irgendwie so Zusammenschlüsse von mehreren gibt. In New York gibt es zum Beispiel auch irgendwie einige und eigentlich in vielen Städten. Gibt es hier so die wildesten Ligen an. Die finanzieren sich dann über Spenden oder wie läuft das? Die finanzieren sich gar nicht. So, das machen die halt alles irgendwie aus eigenem zum Spaß in ihrer Freizeit. So, da steckt kein großes Finanzierungsding dahinter. Die sind schon auch mal irgendwie so in Sachen Wohltätigkeit unterwegs und machen irgendwie mal einen Carwash oder so und spenden dann aber halt die Kohle. Aber so, was die selber an Kohle brauchen, das ist irgendwie ihre eigene Sache. Okay. So, dann kommen wir jetzt, nähern wir uns der Top-Position. Meine Damen und Herren, die einzig wahre, die unglaubliche, die fantastische, von Jürgen definierte Platz 1. So, den könnte man jetzt schon mal gehört haben. Das ist ein Typ, der nennt sich Phoenix Jones. Und, naja, Gott, ich zeige ihn euch gleich, denn der sieht auch wirklich, wirklich, wirklich böse aus. Oh ja. Der ist 2009 zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Und im Jahr 2019 ist er in den Ruhestand gewechselt. Also der war 10 Jahre lang unterwegs. Und der ist für mich so der wirklich Prototyp für einen echten Superhelden. Also viel, viel superheldiger als das wird es wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt beschreibt ihn erstmal, wie er ausschaut. Und dann erzähle ich euch ein bisschen drüber, was er so macht. Batman Schokoladenostase im Auto geschmolzen ist das Gesicht? Nein, das klingt ein bisschen gemein, aber tatsächlich erinnert es ein bisschen an so eine Batman-Maske, die allerdings eher wie so ein Henker nach unten abfällt, also keine überstehenden Ohren oder ähnliches, und dementsprechend ist auch so der Übergang, wo es dann zum oberen Teil der Brust bzw. des Torsos übergeht, so ein Stück weit abgesetzt. Der Torso selber sieht aus wie so ein bisschen, ja, jetzt auf dem Foto fast wie so Spritzguss-Plastik, also so, wie so diese George Clooney Sixpack Batman Klamotte. Alles schwarz, eine schwarze Hose, schwarze Ärmel aus Stoff und dazu wieder schwarze Finger, spitzenlose Handschuhe, und das Kostüm, das ja komplett schwarz ist, prägt lediglich ein Streifen links und rechts um die Oberarme, dann um die oberen Schultern bis über die Brust hinweg, wie so ein breit gezogenes V, und um die Augen herum wie so ein, ja, wie so ein, ja, wie würde ich sagen, Maske. Wie so eine Maske auch nochmal drüber, ein V, und lediglich das Kinn blickt heraus, sodass der Mann jetzt auf den ersten Blick für mich auf dem Bild aussieht wie ein Man of Color im Endeffekt. Ist er auch, ja. Der Typ heißt Benjamin John Francis Fodor, geboren im Jahr 1988, und das ist auch ein ausgebildeter Martial Arts Kämpfer. Also der war tatsächlich sogar in der World Series of Fighting unterwegs, also der weiß tatsächlich, sich zu verteidigen. Der hat einen wahnsinnig hotten Sidekick, den ich euch jetzt leider nicht mitgebracht habe, das müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Die heißt Purple Rain, und zusammen sind sie in der im Rain City Superhero Movement unterwegs. Und das gibt euch auch schon den Hinweis darauf, wo die denn aktiv sein könnten. Die Rain City. Chicago. Rain City. Windy City. Seattle. Seattle, genau. Und er ist tatsächlich auch wirklich im ganzen Land relativ bekannt. Die Gruppe, mit der er unterwegs ist, die haben alle irgendwie entweder einen Military-Background oder waren alle mal in der MMA irgendwie unterwegs. Und was an dem wirklich cool ist, der zieht sich tatsächlich hinter einem falschen Regal in einem Comicbuchladen um. Und ich habe ein YouTube-Video, um es zu beweisen. Also das allein hat ihm eigentlich schon Platz 1 hier irgendwie eingebracht. Aber auch, weil der wirklich krass unterwegs ist. Also der zieht wirklich nachts durch die Stadt und sprintet kopfüber in Schlägereien und verdrischt die Leute. Er wird 2011 sogar mal verhaftet, weil er irgendwie in einer Menschenmenge Pfefferspray rumsprüht, weil er halt wirklich gedacht hat, da ist eine Massenschlägerei und er mitten rein, alle vollsprühen, stellt sich später war allerdings raus, dass die alle einfach gut drauf waren und wild getanzt haben. Und ja, tatsächlich! Oh. Und halt so lange, bis der Verkleidete sie alle getiergast hat. Dumm gelaufen. Das sieht man vielleicht auch, dass die Polizei oft doch nicht ganz so happy ist mit solchen Projekten. Also es gibt Gegenden, wo die sagen, ja klar, das ist witzig, so die sind für guten Spirit in der Community da. Mhm. Aber es gibt halt auch Gegenden, wo die sich wirklich selber in Gefahr bringen, ja, und halt im Zweifelsfall auch irgendwie einmischen. Ne? Das ist schon schwierig. Und er gehört schon zu denen, die da auch öfter mal anecken bei der Obrigkeit. Aber er ist halt einer, der weiß sich zu wehren, ja, und der weiß sich zu helfen. Der wird dann auch mal im Auftrag eines Smartphone-Herstellers wird er dann auf so einen Werbefeldzug geschickt. Die haben so ein Outdoor-Smartphone irgendwie entwickelt und das geben sie ihm zum Testen mit auf seine Einsätze. Und damit fliegt er dann irgendwie sogar nach London, glaube ich, um da irgendwie Promotour für dieses Handy zu machen, was ich echt irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Aber aus dieser Promotour und aus anderen gibt es auch ganz, ganz schöne Interviews mit ihm, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Also wo er auch irgendwie selber viel zu Wort kommt und sagt, was er für ein Typ ist. Und er erzählt dann auch so ein bisschen, dass es auch, ja, also die Frage, die man einem Superhelden wahrscheinlich als Reporter immer stellen muss, ist, ob es denn auch super Bösewichte gibt, gegen die man da kämpft. Und er nennt dann da auch so ein paar Beispiele für Leute, die man irgendwie als Superbösewichte irgendwie bezeichnen könnte. Und das sind dann Leute, die halt irgendwie Müll auf die Straße werfen. Oder einen Erzählter, der hat wohl mehrere Gebäude angezündet. Er wurde dann aber sofort geschnappt, weil er sich dabei angezogen hat wie eine Flamme. Also er hatte auch so ein Flammenkostüm. What? The Idiot Flame. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Anekdote und da habe ich mir gedacht, hey Moment, ich muss doch mal einfach mal gucken, ey, gibt's nicht vielleicht auch einfach noch, kann ich da noch eine Liste mit Superbösewichten vielleicht hinten dran hängen? Und tatsächlich habe ich da was gefunden. Es hat jetzt leider nicht für 15 Plätze gereicht. Aber ich habe für euch hier noch eine Handvoll von Leute, die man mit etwas gutem Willen durchaus als Superbösewichte bezeichnen könnte. Einfach, weil sie so ein bisschen böser und gemeiner sind als der durchschnittliche Verbrecher. Okay. Genau, Nummer 1. Müllwurfman. Nein, Müllwurfman habe ich tatsächlich nicht dabei, aber ich habe Captain Killdozer. Captain Killdozer heißt eigentlich Marvin und er hat über 18 Monate hinweg in seiner Garage einen Bulldozer umgebaut. Und zwar so, dass er am Ende überall 30 Zentimeter dicke Panzerplatten aus Beton irgendwie um sich rum hat. Das habe ich gesehen. Ja? Das ist absurd. Es ist wirklich absurd. Er hat da Kameras außen angebracht, weil er auch die Fenster und Scheiben und Öffnungen halt zugekleistert hat. Die Kameras mit schusssicherer Abdeckung, logisch, und sogar mit einem extra Druckluftreinigungssystem für verstaubte Linsen, naja, wenn er irgendwo mal da irgendwie Schutt drauf kriegt. Also stellt euch einfach ein Ding vor, einen Bulldozer, auf dem oben wie ein Panzer draufgebaut ist von der Stabilität her. Schaut natürlich aus wie sonst wie klobig was, aber ja, im Endeffekt ist es das. Ja, er hat einen Panzer draus gemacht und er hat ein eigenes Kransystem entwickelt, um dieses Ding zu bauen, ja, weil da mit schweren Betonplatten irgendwie rumhiefen, das ist jetzt gar nicht so ohne. Und es war auch klar, dass in dem Moment, wo er sich reinsetzt und dann per Fernsteuerung die letzte Platte einsetzt, dass er dann da nie mehr aus eigener Kraft rauskommen kann. So, also das war irgendwie so ein richtiges Suicide-Kommando. Ja. Und dann ist er losgefahren und ich glaube, was er vorhatte, war, das kann man nur als Killing Spree irgendwie bezeichnen. Er wollte einfach rumfahren und möglichst viel irgendwie kaputt machen und möglichst viel irgendwie aus dem Weg räumen. Und das hat ihm dann auch den Namen Killdozer eingebracht. Er hat am Ende zum Glück nur Gebäude vernichtet. Ja? Also er hat nur ein paar öffentliche Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Es gibt keinen Toten aus seiner Spazierfahrt. Das wird aber auch nicht seine Absicht, oder? Außer sich selbst. Ich weiß nicht, ob seine explizite Absicht war, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er das zumindest sehr, sehr billigend in Kauf genommen hat. Nein, ich meine, dass er nicht die Absicht hatte, tatsächlich jemand zu töten. Ja, ich weiß schon. Wie gesagt, das kann ich jetzt weder bejahen noch verneinen. Ich nehme an, dass er das schon als Option irgendwie gesehen hat, dass das auch passiert, wenn er irgendwie so ein Gebäude umfährt. Wie gesagt, er hat sich dann am Schluss selbst getötet. Das war dann das einzige Opfer. Und das war doch einfach, der war doch irgendwie mit den Behörden in Clinch, oder? Das war doch die ganze Motivation. Naja, das spricht dann auch dafür, dass er wirklich öffentliche Gebäude hauptsächlich irgendwie angegriffen hat. Ich habe jetzt nicht alles auf seiner Wikipedia-Seite im Detail gelesen, aber ich fand allein dieses Bauprojekt, fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja, vor allem, da kannst du halt wirklich nicht argumentieren, von wegen, das war im Effekt. Ja, sie haben einfach da jahrelang so einen Panzerding gebaut. Ja, Effekt wird schwierig. Dann haben wir noch Hand 2. Ja, diesmal ist es keine so richtige Reihenfolge, aber gerne nehme ich deine Nummer 2 mit, um Dr. Chaos und das Realm of Chaos vorzustellen. Dr. Chaos heißt eigentlich Konopka, ist ein Systemadmin und hat... Nein, der heißt eigentlich Butters. hat über das Pseudonym Dr. Chaos, übers Internet unter diesem Pseudonym so eine kleine Gefolgschaft an Halbstarken rekrutiert. Also das waren ja alles Jugendliche oder sehr, sehr junge Erwachsene, die er da zusammengetrommelt hat und mit denen hat er dann eine ganze Reihe Hacking-Angriffe tatsächlich gegen die örtliche Stromversorgung oder gegen die Ampelanlagen oder irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Unruhe gestiftet, ja. Und das ist ja alles noch irgendwie, ja, es ist dumm genug und da kann man irgendwie, es ist schlimm genug, aber es ist alles noch irgendwie lustig, ja. Das ist jetzt irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein Verbrechen, den kann man noch in die Kategorie Lausbubenstreiche vielleicht irgendwie einordnen. Hey, wobei, aber mal ganz ehrlich, denk an Darknet Diaries, was da Leute gemacht haben in ihrer Jugend und wie lange die dafür in den Knast gekommen sind und dann so ein, ja, plus ein Leben lang nie wieder einen Computer benutzen, also irgendwie so. Die ja, so eine Aktion gerade in ihrer Jugend oder vielleicht sogar noch als Teenie, da irgendwie einfach total ihr Leben verschissen haben. Das ist das, echt schlimm. So wollte ich es gar nicht darstellen lassen, sondern es sind schon schwere Verbrechen, ja. Aber ja. Das ist jetzt nichts, was dich zum Superverbrecher abstempelt. Nee, ja? Und da ist auch niemand, wahrscheinlich Sachschaden, ja, aber halt kein Menschenleben zu Schaden gekommen und Co. Ja. Naja, das kann bei Stromversorgung oder Verkehrssysteme irgendwie lahmlegen schon schnell mal passieren. Sehr gutes Argument. Was der aber noch gemacht hat, ist, er war in Chicago unterwegs und hat dort im U-Bahn-System einige leerstehende Räume entdeckt. So alte Lagerräume, die halt nicht mehr benutzt wurden. Und dort hat er dann eigene neue Schlösser angebracht und hat die dann als Verstecke genutzt, um dort irgendwie Materialien für chemische Waffen zu horten. What? Und dafür wurde er dann auch 13 Jahre hinter Gitter gesteckt. Also da wurde es dann ja, nicht gut, mehr bei chemischen ganz so, Waffen hört es halt echt. Da wurde es dann nicht mehr ganz so lausbubenmäßig. Ich würde sagen, Lausbubenstreich chemische Waffen. Alter Schwede, ich glaube, ich spinne. So, dann haben wir den nächsten. Was wollt ihr damit machen? Was macht man denn mit chemischen Waffen? Naja, war das ein, ich will sie haben, damit ich sie habe? Oder hattet ihr tatsächlich irgendwas geplant, was konkret ist? Ja, ich denke schon, dass er einen Plan hatte, aber ich habe die jetzt wirklich nicht ausgiebigst recherchiert. Ich nehme an, dass er dann schon wegen Terrorismus irgendwie angeklagt wurde und dass das auch sein Plan war. Nummer 3. The Hypno-Robber. Der Hypno-Robber, das ist eigentlich eine Dame, die in Russland unterwegs war, die heißt Galina Kortsova. Und die hat es tatsächlich geschafft, Bankangestellte per Hypnose dazu zu bringen, dass die Geld aus der Bank tragen. What the fuck, echt? Also die hat die kann irgendwie... Kann so schnell jemanden hypnotisieren, der nicht... Nein. Die hat die mehr oder weniger auf der Straße angesprochen, hat denen irgendwie so ein bisschen erklärt, ja, sie macht Hypnose und das kann irgendwie medizinisch, kann sie da den Leuten helfen gegen die verschiedensten Themen und die sich halt eingelassen haben darauf, die hat sie dann halt in Sitzungen manipuliert, dazu, dass die Geld in der Bank einpacken und quasi ihr nach draußen bringen. Und sie hat auf dem Weg umgerechnet $80,000 irgendwie aus der Bank. Ach, nein, wirklich? Aus der Bank tragen lassen. Das ist schon, ja. Das ist aber schon ziemlich clever, wenn man das mal so sagen mega, darf. Das ist mega clever. Also das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ist schwer, sich das, ja doch, ich glaube, das kann schon, also wenn du da sehr, sehr gut bist in dem, was du tust, kannst du mit Hypnose wahrscheinlich schon irgendwie so Dinge, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht jeden davon überzeugen und nicht Leute, die halt, keine Ahnung, eine ultraweiße Weste haben und ultra moralisch korrekt sind, die wahrscheinlich eher nicht, aber da findest du wahrscheinlich schon Leute, die, keine Ahnung, gefrustet sind von ihrem Job oder mit ihrem Arbeitgeber unzufrieden, denen du sowas vielleicht schon einpflanzen kannst, könnte ich mir vorstellen. Kommen wir zu Hand Nummer 4. Das ist Papa Dog. Papa Dog ist eigentlich ein Mann mit dem Namen François Duvalier Und das ist ein haitianischer Diktator, der so ein bisschen so einen Mythos, so einen Voodoo-Mythos um sich herum irgendwie aufgebaut hat. Ja? Und diesen Aberglauben hat er dann genutzt, um halt seine Landsmänner so in Angst und Schrecken zu versetzen und sie darüber gefügig zu machen. So, meistens hat er behauptet, er wäre der Voodoo-Gott Baron Samedi. Und deswegen ist er auch immer nur mit Sonnenbrillen unterwegs gewesen und hat mit verstellter Stimme gesprochen, was ich so ein bisschen albern finde. Und er hatte auch so eine Gefolgschaft an ruchlosen Handlangern und die haben dann wirklich seine Befehle auch sehr, sehr hart und sehr, sehr gnadenlos durchgesetzt, was am Ende dann so um die 30.000 Menschen das Leben gekostet hat. Also auch eher so ein Sektenführer dann. Ja, da ist schon auch schwer zu sagen, ist das jetzt ein Superbösewicht oder ist das ein Massenmörder oder ist das ein Sektenführer? Da sind die Grenzen. Oder alles auf einmal? Sicherlich fließend. Auch beim letzten kann man diskutieren, aber das ist einer meiner Lieblingsverbrecher in dieser Liste. Hand Nummer N plus 1. Das ist The Iceman. The Iceman ist ein US-Amerikaner mit polnisch-irischen Wurzeln. Der heißt Richard Kuklinski. Und der hat im Auftrag der italienischen Verbrecherfamilien insgesamt ungefähr 200 eiskalte Auftragsmorde durchgeführt. 200, das ist eine ganz schöne Zahl. Und angefangen im zarten Alter von 13 Jahren. Das hat jetzt aber noch... Ich lachen muss, aber ich hab euch im Vorfeld ja erzählt, dass ich Barry gerade schaue. Und da gibt es eine extrem, extrem witzige Szene mit einem Auftragskiller, mit einem legendären Auftragskiller, der Tschetschen. Also große Empfehlung, schaut euch Barry Staffel 1 an mit Bill Hader und lacht mit mir an völlig unpassenden Stellen. Ich habe tatsächlich jetzt Bock, das anzuschauen. Die Tatsache, dass der eiskalt Leute umgebracht hat, ist jetzt aber noch nicht genug, um ihn wirklich mit so einem Spitznamen in die Geschichtsbücher oder in die dunklen Kapitel der Geschichtsbücher eintragen zu lassen. Denn er hat noch mehr gemacht, als die einfach nur aus dem Weg zu räumen. Er hat einen Podcast drüber gemacht, den er Zeitverbrechen genannt hat. Nee, also er hat zum einen schon dem ersten Opfer, das er hatte, dem hat er schon die Zähne ausgeschlagen und die Fingerkuppen irgendwie weggeschliffen, bevor er den im Fluss entsorgt hat, weil er da schon wusste, okay, ich muss irgendwie, wenn ich diese Karriere einschlagen will, muss ich mir was einfallen lassen, damit ich nicht so schnell gefasst werde. Wenn dann gescheit. Andere hat er auch mal in Säurefässer oder im Meer entsorgt. Er hat aber ganz oft, um den Todeszeitpunkt der Leichen zu verschleiern, hatte die Leichen eingefroren in so industriellen Eisfächern, bevor er die entsorgt hat. Ganz schön clever. Das ist ganz schön clever und da hat die Polizei wirklich lange daran zu knabbern gehabt und sie haben ihn dann erst, irgendwann sind sie ihm auf die Schliche gekommen, also geschnappt haben sie ihn dann auch nicht gleich, aber sie haben erstmal seine Methode dann entdeckt, als er einmal eine Leiche zu früh entsorgt hat und die war dann eben noch halb eingefroren. Und da sind sie dann draufgekommen und da hat er dann auch seinen Spitznamen The Iceman erhalten. Ich musste jetzt immer nur an Codename Iceman denken, was aber so ein relativ schlecht gealtertes altes Sierra-Spiel ist, um mal wieder mein unnützes Wissen von alten Adventure-Spielen rauszuziehen. Aber ja, da Iceman, kam sowas Iceman, davor. Iceman ist, glaube ich, auch der Spitzname von dem Formel-1-Piloten, oder? Da gibt es bestimmt tausendmal. Kimi. Der eine, ja genau, der. Raikönen. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas weiß. Ich will sowas eigentlich gar nicht wissen. Naja, also ab dem Moment, wo er diese halbgefrorene Leiche entsorgt hat, hat es noch 6 Jahre gedauert, bis sie ihm dann tatsächlich auf die Schliche gekommen sind und ihn geschnappt haben. Und das ist Stoff für nicht einen, sondern für 2 Dokumentarfilme und eine Biografie. Also über den kann man sich auch mal noch etwas ausführlicher informieren. Ja. Und wie hieß der Mann mit Nachnamen? Langnese. Ich fand's auch schön, dass es vorhin schon quasi Pärchen gab, wo du bei der Superheldin, die quasi einen super Gegenspieler hat, so das war jetzt nicht besonders spektakulär quasi, was deren Duell ist, aber an sich fand ich das immer schön. Das ist schon schön. So, dass das Töpfchen dann seinen Deckel findet, so. Jetzt meine ich auch, du meinst wirklich das Pärchen, das auf Platz 15 war, der Mann mit seiner Frau, denn die haben sich ja tatsächlich auch kennengelernt. Also sie hat ihm mehr oder weniger einen Fanbrief geschrieben und daraufhin haben sie sich dann irgendwie getroffen und verabredet und dann ist sie quasi erst auf ihr Drängen hin. Also er wollte sie dann eigentlich gar nicht mitnehmen, aber sie hat dann so lange gebettelt, bis sie sich auch verkleiden durfte und mit ihm auf Patrouille gehen. So, das ist doch... Das ist doch gut. Ich hätte noch jetzt so 1-2 Honorable Mentions, habe ich euch ja vorhin versprochen. Das ist jetzt aber nicht mehr so die Welt. Denn es gibt noch ein paar, die haben es halt nicht in die Liste geschafft. Dazu gehören zum Beispiel der Direction Man, der ein Kostüm trägt, das über und über mit Stadtplänen vollgetackert ist und der einfach nur Touristen den Weg weist. Ich liebe es. Einen, den ich noch fast noch besser finde, das ist Rescue Rick. Der klärt die Bevölkerung über die Gefahren beim Rasenmähen auf. Also da kann man, wenn man nicht aufpasst, okay, ganz schnell mal der unspektakulärste Held aller Zeiten. Ganz schnell mal einen C verlieren. Steuerman, passt ja auf, 2009 müssen Sie Ihre Anlagen anders versteuern. Danke, Steuerman. Sehr, sehr gefährlich. Es gibt noch The Human Fly. Also das ist eigentlich ein Stuntman, der aber seine Stunts halt im Superheldenkostüm gemacht hat und da halt irgendwie Shows organisiert hat. Aber das ist ja schon fast, das ist schon fast gewöhnlich, ja. Und dann habe ich mir noch überlegt, ob ich eigentlich, ursprünglich habe ich gedacht, ich mache in dieser Topliste auf Platz 1, mache ich einfach Everybody. Oh. Ja? Habe ich mir dann anders überlegt, weil Phoenix Jones einfach die zu harte Sau ist, als dass der nicht auf Platz 1 dieser Liste landen könne. Aber ich habe mir diese Everybody-Idee noch ein bisschen mitgenommen, denn ich bin bei meiner Recherche noch über ein Recht gestolpert, das aus dem mittelalterlichen England stammt. Und dort gab es das Recht des Citizens Arrest. Und mit dem Citizens Arrest funktioniert es so, dass eigentlich jeder zum Held werden kann. Also wenn du ein Verbrechen beobachtest, war damals schon so, dann hattest du das Recht, da halt einen riesen Aufhebens zu machen, um quasi die nächsten Edelleute aufmerksam zu machen, die dann dazukommen. Und dann könnt ihr entweder gemeinsam dieses Verbrechen verhindern oder ihr könnt noch mehr Terz machen, bis halt noch mehr Edelleute da sind. Also bis du quasi die ganze Stadt am Ende zusammengetrommelt hast, um dann einen Verbrecher dingfest zu machen. So, das ist ein ganz, ganz altes Recht und das hat irgendwie, ich glaube, in England gibt es wahrscheinlich heutzutage nicht mehr. Aber in den USA ist das noch mitunter ein großes Ding. Das wird und ja auch ganz viel in Serien und Co. parodiert, beziehungsweise ist Thema, einen Citizen Arrest zu machen. Ich überlege gerade, in welcher das ist. Irgendwo unterhalten sich nämlich zwei Figuren ewig lang darüber. Und ich weiß aber nicht mehr, welche Serie das war. Ich weiß auch nicht, ob das die rechtliche Grundlage für diese ganzen Kopfgeldjäger vielleicht sogar sein könnte. Dass du grundsätzlich das Recht hast, halt ein Verbrechen dadurch zu beenden, ja, dass du den Verursacher festnimmst, als Bürger. Ich weiß nicht, ob das vielleicht alles daher kommt. Warum ich euch das erzähle, ist aber, weil ich das hat mich in so eine YouTube-Spirale irgendwie abtauchen lassen, wo man durchaus mit dem Begriff Citizens Arrest oder auch Citizen Arrest Fails mal die ein oder andere fröhliche Stunde verbringen kann. Ich wollte gerade sagen, jedes Wort auf YouTube mit dem Anhang Fails wird interessanter. Und da findet man zum Beispiel so ein schönes Video von einem, da haben ein paar Bauarbeiter einen Typen verhaftet, ich weiß nicht wofür, das zeigt das Video nicht, aber sie haben ihn verhaftet, indem sie ihn mit Seilen und mit so Gaffertape an ein Baugerüst kleben, so. Und dann so die Arme, Beine und so auseinandergespreizt und ihn da einfach so festkleben, fand ich sehr, sehr schön. Und man könnte das vielleicht schon mal gehört haben, wenn nicht aus amerikanischen Serien, aus dem Fall von Richard Ramirez. Das ist nämlich ein amerikanischer Massenmörder und Serienvergewaltiger, der tatsächlich von einigen Bürgern dann irgendwann verfolgt wurde und niedergeknüppelt und so lange mit den Füßen getreten, bis die Polizei da war und er dann tatsächlich verhaftet wurde. Ist aber auch eine geile Story. Wir haben es vorhin bei den Hessen nicht wirklich erwähnt, aber ich möchte mal an dieser Stelle ganz spießbürgerlich sagen, dass sowas in Deutschland eigentlich nicht geht. So, weder darfst du dich verwummen, noch darfst du hier polizeiliche Tätigkeiten übernehmen. So, mich wundert es schon, dass die in Hessen das durchgehen lassen. So. Naja, die in Hessen, die haben ja auch eher so Obdachlose gefüttert und mit Decken versorgt. Und ja, so, aber du darfst dich ja eigentlich schon nicht vermummen. So, der fängt ja schon an. Es gibt ja ein Vermummungsverbot. So, ich meine, in Zeiten von Corona ist es ja jetzt ein bisschen aufgelockert, so mit Masken in der Öffentlichkeit. Aber du darfst eigentlich dein Gesicht nicht verdecken in der Öffentlichkeit. Aber ja, Vermummungsverbot bezieht sich auf Demonstrationen. Ja, nein. Da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das grundsätzlich gilt. In Österreich gibt es ja das nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher, dass du dich nicht einfach vermummen darfst. Aber, also wenn du es genauer weißt, so. Also ich hätte schon gedacht, dann, sonst dürftest du ja auch kein Karneval und Co. mehr machen. Ja, und du dürftest auch nicht Motorrad fahren und nicht Skifahren und nicht. Nee, aber das sind ja alles besondere Bereiche, so. Also ich bin bei Philipp und damit sind wir auf der Seite von Wikipedia, wo steht das Vermummungsverbot und das sagt den Teilnehmern von Demonstrationen, ihr Gesicht zu verdecken oder Gegenstände mitzuführen. Also tatsächlich. Das ist ja dann umso dubioser, weshalb du es dann bei einer Demo nicht darfst. Naja, die Idee dahinter ist halt, dass du nicht in eine Demo reingehst, da irgendwie Unruhe stiftest oder, keine Ahnung, mit einem Brett reingehst, jemanden niederknüppelst, sondern wegrennst, weil du halt nicht durch die Menschenmenge wieder abtauchen kannst im Endeffekt. Okay. Ja, okay. Daher würde ich sagen, gut, kommt das. Again, du darfst ja auch nicht irgendwie mit keine Ahnung, mit einem Motorradhelm auf eine Demo. Genau deswegen, weil damit könntest du ja einfach Leute gefährden. Okay, krass. Habt ihr schon mal oder wart ihr schon mal dabei, dass jemand festgenommen wurde, wo ihr irgendwas beigetragen habt? Ich muss mich mal überlegen. Ich hab tatsächlich mal die Polizei gerufen vor ein, zwei Jahren, als ich verdächtige Personen in der Nachbarschaft gesehen habe, an Weihnachten. War der Nikolaus. Zack, weg war er. Nee, jetzt ist ja die Frage, was festgenommen ist so. Also ich habe mal, vor mir ist mein Auto in Schlangenlinien gefahren und ist dann nach ein paar Kilometern, wo ich der gefolgt bin, rechts rangefahren und dann bin ich hin und da war eine Mutter, die offensichtlich etwas geistig verwirrt war am Steuer und ein kleines Kind hinten drin. Und dann ist die stehen geblieben und ich habe die Polizei angerufen. Und dann ist die Polizei halt gekommen und hat halt mit der geredet und dann hat sich später rausgestellt, dass die stark alkoholisiert war. Mhm. Und halt, aber ich meine, das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein verhaftet. Nee, weißt du, was ich meine? So. Selber kannst du ja nicht verhaften, aber sozusagen du hast dazu hingewirkt. Aber das, mir ist was ganz Ähnliches passiert und dann ist die, also auch Auto, Schlangenlinien vor mir hergefahren, ich hinterher und dann hat die tatsächlich zufällig am Parkplatz neben mir geparkt und dann war es meine Kunstlehrerin. Wow, ich habe jetzt gedacht, du machst so einen Gag und dann stelle ich fest, ich bin vor meiner eigenen Haustür, oh, das war meine Frau oder irgendwas Blödes, aber hoppala. Okay. Nein, und das war so richtig mit rote Ampeln überfahren und so. Und ich meine, über die, da gab es eh schon immer so die Gerüchte, dass die so ein bisschen, die hatte immer so eine Tasse auf ihrem Pult stehen und Leute, die da weit vorne saßen, haben schon immer gesagt, das riecht nicht nach Kaffee, was da drin ist. Oh je. Und das war dann der Beweis, ja. Das war für mich dann der Beweis, ja. Ich hoffe ja tatsächlich, dass viele Leute, die jetzt zu Hause mal, also ne, soll jeder irgendwie sein Feierabendbier mal haben, dass er gut verträgt in irgendwas. Da will ich niemandem was abstattig sein. Aber gerade Leute, die jetzt daheim sind und dann so ab vier, oh, den Feierabend-Gin, den täglichen, da denke ich mir auch, für manche Leute ist das vielleicht gar nicht so das Allerbeste gerade. Ja, das ist richtig. Ja. Aber um es etwas gerade heiterer noch wieder die Stimmung zu bringen, ich habe tatsächlich mal einen Einbrecher gestellt. Cool. Der ist in das Haus unseres Nachbarn eingebrochen, hat da Rambazamba veranstaltet. Unser Nachbar ist halt, also der ist halt einfach nochmal einen Kopf größer und nochmal doppelt so breit wie ich. Also der ist einfach, der hat auch körperlich immer gearbeitet, bis jetzt in Ruhestand ist. Also der ist einfach ein Bär, der Typ. Und der hat den halt in den Schwitzkasten genommen. Und der Typ hat dann irgendwie gebrüllt, oh, ich krieg keine Luft. Dann hat der ein bisschen wieder losgelassen, dann hat sich der Typ losgestrampelt, der Nachbar ist irgendwie gestürzt und dann ist der Typ ab. Und ich wurde aufgeweckt mit, oh, der Nachbar brüllt rum, ich krieg keine Luft. Scheiße, der hat bestimmt einen Herzinfarkt oder ähnliches. Bin ich halt raus, irgendwie im Schlafanzug, es war 5 Uhr morgens oder irgendwas. Ich bin irgendwie mega spät von der Party heimgekommen. Hatte auch keine Brille auf, war alles so ein bisschen diesig dadurch. Also ich hatte nicht getrunken, aber ne, einfach fast nicht geschlafen. Und dann plötzlich flitzt halt ein Typ aus dem Haus und dann bin ich dem halt hinterher. Und den habe ich halt verfolgt, bis der irgendwo in eine Seitengasse reingerannt ist, wo es halt keinen Hinterausgang mehr gab. Und ich habe den dann angebrüllt, dass er gefälligst jetzt sich hinsetzt und sich nicht mehr bewegt. Die Polizei kam dann mitgenommen. Es stellte sich fest heraus, auch der hat ein Messer dabei, aber der hatte so Schiss vor mir. Also ich kann offensichtlich beeindruckend sein oder irgendwie furchteinflößend. Und ich denke mal, da stand halt einfach ich im Schlafanzug vor diesem Typ und hab den angebrüllt. Nee, du warst Philipp Weismann, the Pyjama Man. Der Pyjama Man! Ja. Du warst in deinem Superheldenkostüm unterwegs und hast außergewöhnliche Dinge getan. Sehr gut, finde ich gut. Ja, das ist jetzt der Moment, wo ihr zugeben könnt, dass ihr euch abgesprochen habt. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ja, wie schön. Ja, also ich würde sagen, das war jetzt mal eine außer der Reihe Folge von, wie heißt unser Podcast? Ach. Ach, sowas. Ich nenne die Podcast-Folge jetzt auf jeden Fall nicht so, wie du vorhin gesagt hast. Auch warum? Wir reden nicht mit Dr. Drosten über Corona. Nein, wir nennen die Folge Pyjama Man und Dr. Drosten und, reden und nicht Dr. über... Und Dr. Drosten. Sehr gut. Oh sehr gut. Mein das, Gott, ich gehe kaputt. Das werden die Leute super finden und sich fragen, was? Ja. Liebe Leute, und wenn ihr eine Idee für euch habt, welche Superhelden ihr seid oder ja, die zwei anderen Kollegen brauchen ja auch noch eine Superhelden-Identität, dann schickt ihr uns doch auf das-a.ch als Kommentar hier unter die Folge drunter. Bis dann, zum nächsten Mal sag ich schon mal danke, tschüss und ciao. Sag doch auch noch tschüss. Tschüssi. Ich kann nicht, die Musik ist so laut. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alter, ich glaube, ich habe gerade das nächste Thema gefunden. In dem Buch, das ich endlich bekommen habe, Leben mit einem großen Penis, heißt Kapitel 1, Sie sind nicht alleine, riesige Penisse im Lauf der Geschichte. Hm. Na dann. Das klingt wie ein Auftrag für Gedankenstrich-Man. Big Dicks of History. Ne, ich glaube, wenn, dann wäre mein alter Ego wäre wahrscheinlich eher sowas wie die Schellensau oder so. Die Schellensau? Die Schellensau. Also ein fränkischer Superhero. Der fränkische Superhero. Ja, aber so schweinemäßig bist du doch jetzt gar nicht unterwegs. Ja, wenn es um Kaddeln geht schon. Ah ja. Was ist denn deine Superheldenfähigkeit? Kaddelsprüch oder? Ja, nee, das ist quasi, das ist mein Antrieb. Dagegen setze ich mich zur Wehr, gegen abgedroschene Kaddelsprüche. So, das, ah, ja. Das ist der neue Gegner? An meiner Positionierung muss ich vielleicht noch ein bisschen feilen, ja. Aber ja. Ich werde jetzt erstmal ein wie heißt das hier, was hast du das Phoenix Jones Kostüm genannt, aus welchem Material ist das? Ja, wie ein geschmolzener Batman, also ein Batman Schoko Osterhase, der geschmolzen ist. Ja, so ein Kostüm werde ich jetzt erstmal für dich kreieren lassen und dann kannst du dir überlegen, wie wir es dann nachher plakatieren. So. Großartig. So, Leute, ich hoffe, wir können uns das nächste Mal wieder richtig gegenüber sitzen. Und dann, glaube ich, machen wir auch mal wieder ein richtiges Geschichtsthema, zur Abwechslung. Das machen wir. Ja. Gut.